mit Werkzeugen und Maschinen und mit Arbeitsplätzen ausgerüstet und versorgt. Andererseits ist es damit aber nicht getan. Sie sollen produzieren, aber nicht einfach produzieren. Sie sollen außer dem Produkt auch noch was anderes herbringen, nämlich die vorausgesetzten Wertgrößen, die zugeschriebenen Wertgrößen zu Vorprodukt, zu Grundfonds und Grundfonds und erwarteter Grundfondsrentabilität, die Löhne und den vorgeschriebenen Gewinn. Also die ganze, die sollen nicht einfach das Produkt herstellen, sondern die sollen die finanziell zugewiesenen Werte erwirtschaften. Das ist nun eine Geschichte. Da ist erstmal darauf hinzuweisen, dass der Wert, den der Staat erlässt, nicht dasselbe ist wie ein Wert, den außerhalb des Staates als Exemplar der Konkurrenz gibt. Die Werte, die der Staat erlässt, die die Planungsbehörde erlässt, sind Rechengrößen, die mit denen haben sie so etwas wie den Aufwand geschätzt. Sie haben einerseits keine andere Objektivität als diese Meinungen, meinetwegen auch Forschungsresultate, der jeweiligen Beamten der Planbehörde. Andererseits sollen die einen Sachzwang in die Wirtschaft reinbringen, denn der Betrieb kriegt den Auftrag, er wirtschaftet seine Kosten und etwas darüber hinaus. Und es stimmt, sie bringen wirklich einen von der Planabsicht und sich emanzipierenden Sachzwang in die Gesellschaft oder in die Wirtschaft hinein. Denn ihre Wertgröße, die sie an einer Stelle erlangen, ist der Erlös des einen und die Kosten des anderen. So erlangen sie auf einmal jetzt. Es ist ja nicht so, dass jeder Betrieb bloß im Verhältnis zur Planbehörde existiert, sondern jeder Betrieb existiert ja jetzt im Verhältnis zu allen anderen Betrieben. Die Löhne existieren im Verhältnis zum gesamten Umfang des Konsumpfinanzierungsprozesses. Sie erlangen den Preis für Kohle, den Griff der Kohleproduktion. Aber für jeden, der Kohle verheizt, ist damit ein Datum, für jeden, der Kohle verheizt, ist damit ein Datum gesetzt. Das bildet seine Kosten. Aber nicht nur die Kohle, auch Holz, Rohstoffe, was auch immer, inklusive Löhne. Jetzt muss der Betrieb seine eigenen Kosten erlösen. Jetzt ist der Witz, der erlöst sie, wenn die Planer so gerechnet haben, dass bei ihm rauskommt, dass er sie erlöst. Eine andere Objektivität hat die Wertrechnung ja erstmal gar nicht. Wenn die Planer aber so gerechnet haben, dass er die Kosten nicht erlöst, oder dass er die Kosten erlöst, aber keinen Gewinn macht, dann hat sich am Produzieren, am Liefern des Produkts, vielleicht hat er sogar seine Materialplan eingehalten. Er hat das gelieferte Material verarbeitet und die erwartete Anzahl von Produkten geliefert. Finanziell schaut die Sache aber anders aus. Geht sie nicht aus. Oder sie geht aus. Aber es gibt schon gleich keinen Grund, warum der Betrieb sich um Gewinn bemühen müsste. Der Betrieb macht Gewinn, wenn sich der Gewinn aus den Ergebnissen der Kostenfinanzierung errechnet, und er macht keinen Gewinn, wenn sich das nicht errechnet. Die Nicht-Objektivität des Werts in dieser Gesellschaft, dass der Wert eben das nicht das Produkt der Konkurrenz ist und selbstständig existiert, sondern dass der Wert eine erlassene Größe ist, das macht sich denen darin geltend, dass die Betriebe manchmal Gewinne machen, manchmal nicht. Und erstmal ändert sich und beides nicht. Jetzt merken die Planer erst, dass sie ein Gesetz für die Wirtschaft erlassen haben, das dadurch, dass sie es erlassen haben, noch lange nicht das Gesetz der Wirtschaft gibt. Es ist was ganz anderes, ob ich als Planer einen Preis verordne und einen Gewinn errechne, oder ob ich einen Kapitalisten vor mir habe, der einen Gewinn machen will, dessen Existenz nicht der Gewinn ist und der die Produktion und der Luft nicht rausführt. Jetzt gibt es also den zweiten Schritt. Die errechneten Plangrößen existieren als Direktive und damit sie nicht bloß eine Betrachtungsweise der Produktion von Seiten der Planbehörde sind, sondern das Gesetz der Produktion, muss dieses Gesetz auch in die Produktion hinein vermittelt werden. Das ist jetzt die Technik der materiellen Simulierung. Das ist, Ein Teil des Gewinns, wenn er gemacht wird, jetzt wird quasi der Kapitalismus simuliert. Ein Teil des Gewinns, wenn er gemacht wird, aber nicht der ganze, zeigt bei dem Brief unter verschiedenen Titeln, als verschiedene Fonds, als Fonds für die Investition, als Lohnfonds, als Prämienfonds, für die Betriebsleiter etc. bleiben, wenn der Betrieb so wirtschaftet, dass das Finanzergebnis herauskommt, dass der Staat gern sehen wird. Das führt also einerseits dazu, dass der Staat den Gewinn, den er will, und den er doch für seine gute staatliche Planabsicht wollte, den Teiler erstmal. Er will ihn gar nicht mehr ganz, er will nur noch einen Teil davon. Er beschränkt seine Souveränität in Sachen Investieren, in Sachen nach allgemeinen Gesichtspunkten Wirtschaftsleistungen. Die beschränkt er, die Fähigkeit. Was kriegt er auf der anderen Seite dafür? Er kriegt auf der anderen Seite dafür, Bemühungen der Betriebe, seinen Auflagen zu entsprechen und die gewünschten Finanzergebnisse zu erzielen, weil ja das ihre privaten, betrieblichen Sonderinteressen befördert. Es ist wichtig, dass man den Gedanken nicht so festhält. Es ist nicht so, dass die Betriebe und die Menschen im Osten Schlawiner und Schlanker werden und nicht arbeiten wollen. Und deswegen kommt der Staat mit seinen Planabsichten wieder nicht durch, sondern es ist so, dass sie sich an die Auflagen halten. Und deswegen kommt das heraus, was man immer wieder als günstige Ergebnisse bekommt. Wenn im Betrieb die Auflage gemacht wird, du sollst dich anstrengen und du sollst das Zahle dafür tun, dass du einen Gewinn hast, dann erweist sich gleich mal als Schwierigkeit, dass der Betrieb gar kein Kapitalist über Betrieb ist. Wie macht ein Kapitalist Gewinn? Er stößt auf das Faktum des Preises der Rohstoffe. Da kann er allenfalls weisen, aber er kriegt den meistens vom Weg nicht. Er stößt zweitens auf das Faktum des Preises der Arbeit, des Tarifverträges. Er stößt drittens auf das Faktum des Preises in der Konkurrenz. Den kann er aber beeinflussen, indem er ihn hinterbietet. Und er stößt viertens an die Schranke der Quantität des Marktes. Die muss aber nicht für ihn existieren. Dann nämlich, wenn er den Konkurrenten unterbietet, dann stößt nicht er an die Schranke des Marktes, sondern der Konkurrent. Der bekannte Grenzmann, voll drauf. Der östliche Betriebsleiter hat jetzt Schwierigkeiten. Die Vorprodukte sind fix und übrigens nicht nur im Preis, sondern weithin auch in der Quantität. Er kriegt gar nicht mehr Eisen so leicht. Er kriegt gar nicht mehr Leder, wenn er verarbeiten könnte. Zweitens, die Löhne sind fix. Und nicht nur das. Vor allen Dingen ist auch die Anzahl der Beschäftigten eine Geschichte, die kann er nicht manipulieren. Soll er in erster Instanz wenigstens nicht manipulieren. Jedenfalls, er soll sie nicht rausschmeißen, die Leute. Drittens, der Markt ist für ihn ungleich groß. Und unter ihm gibt es schon Gleichen. Also von einer Konkurrenz zwischen den Betrieben gibt es schon Gleichen. Womit soll jetzt eigentlich der Betrieb durch seine eigene Anstrengung den Unterschied von Gewinn und Nichtgewinn herstellen? Wenn, dann gibt es eigentlich nur ein Mittel. Und das Mittel ist ganz eindeutig. Das heißt, letztlich muss man alles mit Arbeit regeln. An einem gegebenen Preis und eventuell an einem gegebenen Quantum von Rohstoff möglichst mehr Rohstoff machen, führt zu einer vollständigen Fantasie, die nicht ganz dasselbe ist, wie gute Produkte herstellt. Da wird Fantasie und Interesse der Betriebsleiter darauf gelenkt, mit wie wenig Rohstoff man ein Produkt herstellen kann. Jetzt trifft es ja auf der anderen Seite nicht auf einen Markt, das Produkt, sondern auf eine Behörde, die allenfalls noch eine Qualitätskontrolle macht. Beim Markt, muss man sagen, ist das Produzieren von minderer Qualität eine ökonomisch durchaus rationale Sache. Je nachdem, wen man damit eben bewegen will. der Kapitalismus produziert bestimmt nicht viel weniger Schuld als der Sozialismus. Nur im Kapitalismus hat Schuld eben einen Markt. Und daneben hat die Qualitätsware auch einen Markt, einen anderen Markt. Im Sozialismus ist es jetzt anders. Da gibt es sowieso den ganzen Unterschied des Marktes in erster Instanz nicht. Es gibt die Planbehörde und die Garantie, dass das Produkt vom Staat abgenommen wird, existiert. Also richtet sich die Fantasie der Plan im Betrieb, die Fantasie der Betriebsleiter darauf, mit wie wenig Kosten, das heißt mit wie wenig Produktionsmittel, mit wie wenig Material, die ein Produkt herstellen können. Und jetzt versteht sich, dass das ein einziges Herumtüfteln an der Frage ist, zum Beispiel, wie viel dürfen Zonen noch sein, damit sie als Zonen durchgehen. Das versteht sich, das muss rauskommen, wenn das Angebot an den Betrieb ist. Jetzt kann man nicht sagen, dass der Sozialismus mit sowas nicht fertig werden würde. Er wird damit schon fertig. Aber nur dadurch, dass er das System der Kennziffern vervielfacht. Ja, wenn das der Betrieb probiert, wenn der Betrieb das probiert, dann muss die Dicke der Zonen auch noch festgeschrieben werden. Dann gibt es eben eine Kennziffer, wie dick sind die Zonen, von welchem Produkt. Wenn der Betrieb durch Ausnutzung der Grundfonds ist der Ausdruck für quasi die Verwendung von Kapitalausstattung, also durch den Maschinenpark und was da existiert an Produktionsmittel. Wenn der Betrieb durch Ausnutzung der Grundfonds möglichst wenig Kosten produzieren will, um dem nicht zu machen, dann ist er dazu stimuliert, die Maschinen möglichst tausend Tage nachlaufen zu lassen. Also möglichst noch viel länger als es geht. Denn auf die Weise entstehen keine neuen Kosten und die Produktion geht trotzdem. Das geht, sagt jeder, zu auf Kosten der Produktivität der Arbeit. Die sozialistische Planbehörde merkt das und sagt, wir müssen eine neue Kennziffer haben. Produktivitätssteigerung wird auch honoriert. Dann wird die auch honoriert. Jetzt kriegt jetzt nicht die Fantasie des Planers daraus, welchen Kompromiss zwischen den Kennziffern, die er ohnehin alle nicht einhalten kann, er herstellt, der für seinen Betrieb ein vorteilhaftes Ergebnis erzielt. Die Planbehörde merkt sehr schnell, dass das vorteilhafte Ergebnis für den Betrieb wieder nicht ganz identisch mit der Idee nicht dasselbe ist, wie die Herstellung eines materiell nützlichen Produktionsergebnisses. Merkt die Planbehörde und was macht sie? Sie reagiert mit einer neuen Kennziffer, die genau das verbietet oder konteranreizt, was gerade vorgesehen ist. Das führt, wie gesagt, zur Verdienstellung der Kennziffer, zur Vergrößerung der Behörde, die das alles überprüfen muss und ausrechnen muss. Und das führt tatsächlich immanent, ganz immanent, und zwar aus der Absicht raus, dass dann doch am Schluss das jeweilige Finanzergebnis nicht recht ist, oder dass man doch am Schluss mit dem Finanzergebnis als solchen nicht zufrieden ist. Man erinnert sich an den Gebrauchswert, an die Gebrauchswertabsicht, die man auch noch hatte. Das führt dazu, dass, wie gesagt, das tote Gewicht der Produktion, welches als Planbehörde existiert, immer mehr steigt. Und deswegen ist das mit der widerstreitende Wirtschaftsplanungssystem, das ist ganz eigentlich, das gerät heutzutage unter einem so ausgesprochen hasserfüllten Verurteil in der DDR. Die mittelmäßigsten Ökonomen sagen, dieser Wirtschaftsverbrecher sozusagen. Tatsächlich hat genau dasselbe System in den 60ern als das modernste und effizienteste Wirtschaftsplanungssystem des Ostens geworden. Und mit gutem Recht. Er hat damals Kennziffern eingeführt, die waren in Russland unüblich. Und da haben sie was angereicht, was eben sonst im Osten nicht verbreitet war. Ja klar, und da hat er es halt immer zu vervollständigen müssen, also gibt es in der Natur der Sache. Aber dies bestimmt auch, dass das Kennziffern-System im Laufe der Zeit wirklich seine eigene Immobilität oder jedenfalls die Vergrößerung des toten Gewichts auf sich selber hervorbringt. Noch einen Punkt, das habe ich vor dieser Woche schon mal angedeutet, den Gedanken. Wenn Sie drüben einfach auf Geld scharf wären, können Sie es Ihnen noch leicht kriegen. Gut, dann sind die Fantasien nicht, aber die können sich nicht stützen. Im Kapitalismus verhält es sich so. Es kommt nur auf Geld an. Wenn ein Kunde verkäuflich ist, nichts dagegen. Wenn er nicht verkäuflich ist, hat er sein ökonomisches Existenz verloren und führt zur kleinen Lösung. Wenn ein Kunde verkäuflich ist, ist alles in Ordnung. Nur drüben ist ja die Schranke gar nicht existent. Verkäuflich ist das Zeug deswegen, weil der Staat es annimmt und die Regale legt. Deswegen ist es dann auch der Staat selber, der sich an die Gebrauchswertseite seiner Vorschrift auch wieder rückerinnert. Und sagt ja, so war es nicht gemeint. Ja, dann muss er eben wieder eine neue Kennzahl einführen. Ich kenne das Argument, aber wie gesagt, das wird im westlichen Betriebswirtschaftslehren, wie wenn mit großem Genuss ausgebreitet. Wenn man in der Stalinzeit, da haben sie zum Beispiel Maschinenproduktion in Verarbeitung von dem Stahl honoriert. Naja, man ist natürlich klar, da werden die Stahlplatten sicher als sie sein müssen. Das ist wieder umgekehrt. Ja klar, wenn sie ein Privatinteresse, das Argument heißt abstrakt, wenn du ein Privatinteresse des Betriebs stimulierst, das, welches ihn dazu bewegen soll, ein Produktionsresultat, welches nicht sein eigenes Interesse ist, hervorzubringen, dann hält er sich an das Kriterium, welches bezahlt wird. Und dann ist nicht ganz dasselbe wie der Nutzen, den er stiften sollte. Und das ist erstmal die Widersprüchlichkeit der Wirtschaftsendung soweit. Und jetzt hätte ich noch in der vierten mal die Auflistung von einigen Überlegungen zur folgenden Gedanken. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch ein wenig Kapitalismuskritik kennen. Es ist das zentrale Argument von Marx, Kapitalismus ist eine Produktionsweise, die deswegen, weil es um Ausbeutung geht, eine Beschränkung der materiellen Produktion einschließt. Eine Beschränkung der Brauchbarkeit von neuer Maschinerie, darüber ist am letzten Donnerstag schon geredet worden. Das Kriterium im Kapitalismus ist nicht die Ersparung von Arbeit überhaupt, sondern die Ersparung von bezahlter Arbeit. Je billiger der Lohn ist, desto weniger lohnt sich die neue Maschinerie. Je niedriger, je schlechter die Leute bezahlt werden, desto mehr lohnt sich im Kapitalismus das Produzieren auf veralteten technischen Niveaus. Dass der Kapitalismus deswegen, weil er den Wert und den schon produzierten Wert zum Kriterium, also die Verwertung des schon produzierten Werts, das Lohnen für das existierende Geld zum Kriterium des Produzierens erhebt, Schranken der Produktivität und Schranken der Quantität des Produkts hervorrufen. In diesem Fall der reale Sozialismus hat jetzt keine Wirtschaftslehrung. Eine Beschränkung der Brauchbarkeit der Arbeit, eine Beschränkung des Fortschritts der Produktivkräfte hervorgebracht, die sind nicht wie im Kapitalismus, sondern ganz eigen. Eine ganz eigene, hausgemachte Beschränkung der Produktivkräfte. Die ist nochmal, da habe ich drei Beispiele. Das erste habe ich gerade schon erzählt. Das ist A. Die Produktion geht auf Kosten der Qualität und die Qualität ist ja immer das Vorprodukt der nächsten. Auf die Weise wird der allgemeine Nutzen der Produktion in Frage gestellt. Wenn Maschinen geliefert werden, die nicht wirklich zuverlässig arbeiten, ja, dann heißt es ja, dass hinterher auch die damit arbeiten, nicht zuverlässig arbeiten, dass die auch wieder nicht hervorbringen, was hervorzubringen wäre. Und eine Beschränkung des gestifteten Nutzens durch eine Arbeit. Auf dieser Seite ist es übrigens schon an der Stelle, es ist Verschleuderung von Arbeit. eine Sache einmal gescheit gemacht, ist mehr wert als dreimal mit dritten halbwegs brauchbare Sachen, die dann doch wieder ihre Bestände brauchbar sein. Weil, wie steht denn mit der Produktivkraft steigern und im realen Sozialismus? Die wird nie mit immer wieder gesagt, also es kommt zur Oberideologie des realen Sozialismus, wir sind überhaupt die Gesellschaft, die das Voranbringen der Produktivkräfte organisiert. Bei uns, wir sind überhaupt eine Gesellschaft, die wissenschaftlich-technische Revolution meistert. Das kann der Kapitalismus nicht zurückgeben. In der Rechnung des Betriebs, der die neue Maschinerie einführen soll, wie lohnt sich eigentlich bei ihm neue Maschinerie? Und da gibt es nämlich eine Entscheidung des Unterschieds im Kapitalismus. Die Einsparung vom Kapital der Arbeit existiert gar nicht als ökonomischer Anreiz. Der Betrieb kann durch den Einsatz neuer Maschinerie den Lohnfonds gar nicht reduzieren. Ich muss immer jetzt sagen, in erster Instanz, ja, weil gerade weil er das nicht kann, gibt es bei Konter-Zipper, die sagt, auch dafür gibt es was bezahlt. Nur in erster Instanz mal, der kann den Lohnfonds gar nicht reduzieren, denn Arbeitslosigkeit ist nicht vorgesehen. Wenn sie nicht vorgesehen ist, dann heißt die Einführung, es ist noch was Zweites nicht vorgesehen. Durch die Einführung neuer Maschinerie den eigenen Markt auf Kosten anderer ausdehnen. Das ist im Kapitalismus eine der entscheidenden Bedingungen für die Einführung neuer Maschinerie. Die neue Maschinerie hat es an sich, dass sie mehr kostet als die alte. Dass sie also eine höhere Investition verlangt. Die höhere Investition lohnt sich für den Kapitalisten dann. Wenn sie auch sich in eine höhere Qualität Produkt übersetzt, die sich verkaufen lässt. Die lässt sich verkaufen, wenn die Kostensenkung gewinnt, durch Preissenkung und dadurch eben, dass man den Konkurrenten einen Marktanteil abjagt. Wenn jetzt aber Preissenkung und Abjagen von Marktanteil ist gleich die größere Quantität absetzt, auch nicht gegeben ist als Minus, den höheren Einsatz von Kosten lohnend zu machen, dann bleibt als erstes mal überhaupt bloß die höhere Kosten für die neue Maschinerie. Die senkt die Rentabilität des Grundfonds und wird sich erstmal gegen die Gewinn, die Rendite des Betriebs aus. Der Betrieb erhöht seine Kosten und weder an Bezahl der Arbeit, der Lohnfonds soll ja nicht sinken, noch an auf Kosten der Konkurrenz abgesetzten größerer Produktqualität macht sich für seine Rechnung der Einsatz neuer Maschinerie bezahlt. Das heißt nun nicht, also das erste hat mal im Kommunismus lohnt sich jede ersparte Arbeit. Warum? Weil Arbeit überhaupt der einzige Aufwand ist, den die Gesellschaft betreibt. Wenn die Leute daheim können, ist der Zweck der Arbeitsersparnis erstmal schon erledigt. So ist im realen Sozialismus nicht. Im Kapitalismus lohnt sich die Ersparung jeder bezahlten Arbeit. Im realen Sozialismus lohnt sich die Produktivitätssteigerung erstmal gar nicht. Sondern, weiter lässt sich das nur unter einschränkenden Sonderbedingungen. Wenn die Gesellschaft von diesem Produkt gerade mehr haben will und nicht bisher nicht so viel mehr gekriegt hat, wie sie gebraucht hat, dann unter der Sonderbedingung lohnt sich die Steigerung der Produktivkraft, dann setzt sich nämlich wirklich die höhere Investition auch in mehr Produkte um. Wenn die Gesellschaft aus dieser Fabrik gerade mal Leute rausziehen will, weil sie daneben eine andere aufbauen möchte und Arbeitslose zählen, unter dieser einschränkenden Bedingung, die im Osten im Augenblick häufig vorliegt, unter der einschränkenden Bedingung lohnt sich das auch mal, weil man wirklich die, wie hieß das, Dienstproduzenten einhalten muss. Vollbeschäftigten Einheiten. Er kann die vollbeschäftigten Einheiten reduzieren, wenn das gerade gewünscht ist an einer Stelle. In einem Bezirk. dann lohnt sich die Steigerung der Produktivität, weil dann quasi unter dem, quasi nach derselben Logik wie im Kapitalismus, aber immer nur unter den, unter diesen beiden Bedingungen, die vorhanden sein können oder auch nicht. Weil sich deswegen im Realsozialismus in so vielen Fällen der Kalkulation des Unternehmens die Produktivkraftsteigerung nicht lohnt, gibt es was extra. Produktivkraftsteigerung ist eine Tätigkeit, die extra belohnt wird. Dass die extra belohnt werden muss, heißt bloß, in der normalen Rechnung ist das noch gar nicht richtig drin. Dabei kommen Sachen zustande, die in der DDR ganz merkwürdige Phänomene hervorbringen. Da sieht man zum Beispiel auf der Hannover-Messe von der DDR produzierte vollautomatische Produktionsstraße. Und man erfährt, es soll exportiert werden, und dann fragt man in dem eigenen Land, ob der Behörde steht, da wieder Automatisierung, der ganze Zivildienst kann die Gelegenheit der Anwendung. Die Gelegenheit der Anwendung finden heißt in diesem Fall nicht, sie wüssten ein Produkt, das man nicht hat. Und dann halt Maschinenteile oder Maschinenwerke. Nein, sondern ihre eigene Rechnung weist das als nicht lohnend bei ihnen daheim aus. Also lassen sie es wieder. Und warten drauf, ob sie im Ausland einen Käufer finden. Und wann den Wertverfall ihres Exportprodukts ab, denn irgendein japanischer oder deutscher Konkurrent wird natürlich an irgendeinem ähnlichen Produkt auch von Lohn passen. Die DDR hat sich tatsächlich eine Logik der Modernisierung zugelegt. Sie hat überhaupt als erstes nicht die innere Produktivität, sondern die Verkaufbarkeit der Produkte am Weltmarkt. Also der Zwang zur Modernisierung ist in der DDR mehr, und der wird gelten gelassen und der wird ernst genommen. Der geht in der DDR mehr über, was kann man am Weltmarkt verkaufen, also was für Produkteigenschaften müssen wir herstellen, als über, wie sparen wir Arbeit bei der Herstellung. Deswegen gibt es viele Rationalisierungsmittel, die im eigenen Land sogar adäquate Verwendung sind. Dann wäre ja das ganze Argument, was kostet das Zeug auf dem Weltmarkt, hinfällig. Und Sie hätten auf Ihrer Seite immer noch das richtige Argument. Sie würden es ja gar nicht kriegen, wenn Sie es kaufen wollten. Beziehungsweise, Sie kriegen es jetzt, weil Sie es produzieren können. Also, weil sowieso die NATO-Partei keinen Ausschluss von der Fähigkeit mehr herstellen kann. Deswegen kann man es dann ja auch gar nicht mehr kaufen. Aber nicht andersrum. Sie hätten es nicht kaufen dürfen, wenn sie es nicht für den herstellen können. Insofern hat es für die DDR oder für den Ostblock als Ganzes schon eine Notwendigkeit gegeben, das Zeug zu entwickeln. Und es ist mehr der formierte Blick von Ihnen auf das ewige Exportieren, der auf einmal die Entwicklung, die Sie gestern für absolut notwendig für ein Industrieland in den 90er Jahren gehalten haben, heute auf einmal als einzige Fehlkalkulation erscheinen lässt. Das ist nicht ganz gerechtigt. Ich sage auch da, ich bin ja wieder auf euch Vorwürfe. Dieser Mann macht man bei der Lebensgericht. Dass man das bauen muss, als mindestens als Ostblock im Ganzen, in der heutigen Welt, das halte ich jetzt, da würde ich mich nicht so schnell anschließen, dass das auf jeden Fall falsch ist. Ich sage, die Kalkulation ist eigentümlich, weil der erste Nutzen, an den Sie selber denken, dann doch wieder der Frage nach dem Weltmeister ist. Man von Umrechnen vom sollten man sollten die aufschreiben. Jetzt hat wieder die Flamme, ja, wer da auch wieder umgerissen, wenn wir sie einfach dafür bestrafen, dass sie weniger Investitionsmittel genutzt haben als die anderen. Also, und da kommt jetzt wieder das. Ja, dann soll es auch nicht gegen den Prämienfonds eingewendet werden. Sind sie wieder gerecht? Weil sie wieder doch nicht, auch hier, weil sie doch auch in diesem Verhältnis zu ihrer eigenen Wertrechnung wieder nicht die Brutalität des Werts, sondern bloß die stimulierende Wirkung des Werts wollen. Die Brutalität des Werts heißt nämlich, wer den Fett hat, an der unproduktiven Maschine zu arbeiten, seitdem ist es so, wie wenn er weniger arbeiten würde. Das ist das, was der richtige Staat hier, der uns bloß daran liegt, wie wir den Betrieb ausgestattet haben, dann wollen wir ihm nicht zuhören. Dann ist natürlich wieder der ganze Witz, mit warum sie überhaupt eine Wertabstraktion machen. Da haben sie nämlich vorher gesagt, die muss man machen, weil die alle nicht auf dem gleichen Niveau arbeiten. Dann ist aber der ganze Witz auch wieder dahin. Dann ist es nicht gleichsparend. Das kommt aber dazu, dass der Betrieb ja trotzdem bei den materiellen Kennzahlen sozusagen die Produktanzahl und so weiter herstellen kann. Und dann ist er ja eigentlich der Börsenwert, wenn er sich hier schon verfolgen ist, jetzt produziert hat. Genau im Gegenteil. Oder sollen die beiden Systeme, wenn der die Kinder produziert hat und die Geldrechnung nicht aufgeht, hat Unzufriedenheit. Und wenn die Geldrechnung aufgeht und es ist auf Preis, auf Kosten von Qualität oder Modernität des Produkts gegangen, dann ist auch wieder Unzufriedenheit. Oder soll sie nicht? Wenn solche Einzelnen bei den Grenzen setzen sich eigentlich alle ökologischen, also die materiellen aber es gibt ja noch ein administratives Hilfesystem, das sich also über, wo dann also, das ist ja ein System, wo man sich gegen menschliche Leute in der DDR, die also dann, naja, moralisch kann man das nicht sagen, also es werden moralisch gefragt, wenn ich eben die Kommandolinie der Partei in der SPD mache. Das ist zum Glück ideologisch. Heute wäre es eher komplett, beziehungsweise nicht nur der Parteiorganisation, was der dann fehlt, mal erweitern, also mit diesem Druck, also nicht was der, sondern irgendwie, das ist nicht passend, aber irgendwie so diesen bösen Blick durchzusetzen. Das ist ja nicht mal was der, sondern auch andere, die ganze einerseits Bundesliberal, andererseits die Betriebsdirektoren in der DDR sind, glaube ich, Menschen, die nicht zu beneiden sind. Die haben einen ganz eigentümlichen Job. Die müssen diese beiden Rechnungen in Einklang bringen. Und weil die beiden Rechnungen so ausschauen, wie sie ausschauen, geht es eigentlich immer nicht so recht. Also, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei noch, das muss ich vielleicht noch mal in Erinnerung bringen, war letzte Woche schon mal das Thema schnell. Wenn ein Kapitalist in einem Produkt am Markt Gewinn macht, weil er es kostengünstiger herstellen kann und dann die anderen auf dem Felde schlägt, dann sind dem seine Kosten lohnend. Also hat er auch nicht das Problem, dass er die Kosten senken muss. Wenn, dann muss er die Kosten pro Produkt senken, aber das sind nicht absolut die Kosten senken. Drüben ist diese total eingeschränkte Fähigkeit des Betriebsleiters für Gewinn zu sorgen, die hat immer die Seite, man kann doch die Kosten senken, überhaupt. Und das ist das berühmte Sparsamkeitsregime des Sozialismus. Und weil das alle tun, glauben, deswegen gibt es an dieser Stelle das entscheidende Produktionsmittel auch mal nicht. Die Umkehrung, aus demselben Grund gibt es Erwartung von Produktionsmitteln, weil man nicht weiß, ob man sie kriegt im nächsten Moment, beziehungsweise weil man weiß, dass man mit erwarteten Produktionsmitteln dann auch im Verhältnis zu anderen Fabriken und Zulieferanten auch mal einen Tausch organisieren kann, wenn etwas ausbleibt, weil auch der Zulieferant uns abhalten wird. Und auf diese Weise, da haben wir das jetzt vorhin gesagt, auf der einen Seite findet da die ganze Verschleuderung der gänzlichen Arbeit statt, dadurch, dass man so super knapp wie der Toten kalkuliert. Und auf diese Weise wird das Betriebsleiden eine Kunst des Funktionierens und des Organisierens. Dagegen wird sich der menschliche Manager eigentlich leicht, weil der, wenn sie rechnet über die Mittel, die er verfügt, wenn sie nicht rechnet, lässt das sowieso. Aber die Brüder, die müssen das Interesse und das Zeug da ist, immer nebeneinander und gegeneinander in das Einklang bringen. Und das ist ein ausgemachter Balanceakt. Wenn man noch einmal was erinnern, weil jedem das so absurd vorkommt zu sagen, warum macht man nicht gleich eine Gebrauchswertsklasse? Bei Marx gibt es im dritten Fall des Kapitals ein Argument. Und das Argument gegenüber die Hochkonjunktur. Und das hat er nur in den Zeiten, wo der Kredit absolut flüssig ist in der Hochkonjunktur. Nur in den Zeiten, wo keiner auf Bezahlung warten muss, damit er wieder produzieren kann. Letztendlich nur in den Zeiten, wo keiner nachrechnet, weil er sich sicher ist, dass es lohnt, produziert die Gesellschaft auf der höchsten Stufe ihrer Produktionsfähigkeit. In allen anderen Phasen der Konjunktur produziert die Gesellschaft wegen gesellschaftlicher Schranken unterhalb dessen, was sie produzieren kann. Im Realsozialismus gibt dieses freie Spiel auch in der Hochkonjunktur. Oder da gibt es auch das freie Spiel in der Hochkonjunktur sogar. Dabei wäre der Sozialismus gerade überhaupt in der Lage, es am weitesten zu machen, nämlich nicht alles immer furchtbar nachrechnen. Nicht bei jedem Einsatz der Maschinerie, bei jedem Rohstoff hinterher hängen und die letzte Schraube finanzieren muss. Und damit lauter Schranken der Verfügbarkeit der Mittel aufrichten. Das würde die Produktionsfähigkeit der Gesellschaft an ihre Schranke, also nicht hin zu ihrer absoluten Schranke bringen. Also bis praktisch durch die vorhandene Arbeit und die vorhandenen Ressourcen. Das produzieren sie schon. Sag mal, worum noch? Die Idee realsozialistischen Wirtschaftens beruht erstmal auf einer Verwechslung von Gebrauchswert und Wert. Und zwar in der Weise, dass die realsozialistischen Denken der Wertrechnung, der gerade das Mittel, um der Gebrauchswertproduktion effektiv in Gang zu bringen. Das hat der alte Lenin so ziemlich klassisch formuliert. Ich glaube, letztes Mal haben wir es schon mal angesprochen, bei der Einführung der neuen ökonomischen Politik. Da hat er einerseits gewusst, wenn man da diesen Privatleuten, die nach der Revolution noch gibt, wegen des Bestandes der Revolution, gewisse Zugeständnisse in Sachen, die dürfen einen privaten Gewinn machen, einräumen. Hier ist das was anderes, als was man sich selber vorgenommen hat, ist insofern ein kalkuliertes Zugeständnis. Ja, wenn er nur bei der einen Auffassung geblieben wäre, dummerweise hat er dieses Zugeständnis eine andere Angelegenheit. Auch noch so gesehen, habe ich neulich erst wieder das Zitat dazu gesehen. Er hat gesagt, die Einführung der wirtschaftlichen Rechnungsführung, auch ein Ausdruck, den er sich ausgedacht hat, die Einführung der wirtschaftlichen Rechnungsführung ist nicht bloß schlecht, sondern die ist auch darin ganz gut, als sie unsere eigenen Wirtschaftsführer, also die Betriebsdirektoren und überhaupt alle, die im Betrieb da was zum Reden haben, als sie unsere eigenen Wirtschaftsführer daran gewöhnt, wie man rentabel produziert. Und dann steht auch noch der Satz dran, der ist sehr bezeichnend. Wenn sie alle das Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung beherrschen, dann wird dem Sozialismus kein Betrieb mehr einen Verlust machen. Das bin ich wörtlich an der Stelle. Da habt ihr, was ich gemeint habe, mit Verwechslung von Gebrauchswert und Wert, habt ihr ziemlich offen. Es ist die Meinung, Gebrauchswerte für die Volksversorgung in die Welt zu setzen, dafür werden gerade die Kosten-Nutzen-Kalkulation, die Kosten-Überschuss-Kalkulation, wie man sie auch im Kapitalismus gewöhnt ist, ein enorm effektives und ökonomisch einsetzbares Mittel. Gleichzeitig mit der Vorstellung, kein Betrieb im realen Sozialismus soll mehr Verlust machen, sondern alle bloß noch gewinnen. Ne? Bleibt man aber auch wieder, er liefert mit der Wertidee keineswegs seinen ganzen Laden dem kapitalistischen Gesetz, dass der Gebrauchswert dem Wert untergeordnet ist, aus. Sondern, also im Kapitalismus ist ja so ein Graf, da wird die Konkurrenz uns rentabel zu produzieren, darum, dass man die meisten Wertanteile auf seinen eigenen Betrieb vereint, so ausgetragen, dass es in der Konkurrenz logischerweise die Gewinner und die Verlierer gibt. Da machen Betriebe pleite und da sind sie halt weg vom Markt und was an rentablen Überresten bei denen noch vorhanden sein mag, das wird den Gewinnern einverleibt. So geht die Zentralisation im Kapitalismus vonstatten. Der wenig hat die Wirkung, dass die Konkurrenz um das beste Ausnutzen des Wertgesetzes Gewinner und Verlierer hervorbringt. Die wollen wir gerade nicht haben, weil wir sind ja, wir sind uns ja sicher, dass von den Gebrauchswertseiten her in unserem Laden jeder Betrieb gebraucht wird, weil seine Produkte gebraucht werden. Naja, so nochmal gesagt, wenn ein Wertrechnung das Mittel einer effektiven Gebrauchswertproduktion sein soll, dann muss man im nächsten Schritt sagen, dann gilt aber auch dieses Mittel. Es wird vom Staat ja richtig als Vorschrift in Kraft gesetzt, mit seiner Machthoheit und mit seiner Gesetzeshoheit. Naja, dann haben die Betriebe da drüben das eigentümliche Problem, dass sie für die Effizienz ihres Wirtschaftens, für ihr Produktionsergebnis, für das sie dann belohnt oder nicht belohnt werden, haben sie zwei einander widersprechende, also im Ausland zwei einander widersprechende Kenngrößen. Es wird ihnen auferlegt, nach dem Gewinnprinzip sie zu verhalten. Es wird ihnen aber nicht gegeben. Sie dürfen auch nicht den Konkurrenten aus der Konkurrenz eliminieren. Ja, gut, und dann hat diese Idee eine in ihrer Verfolgung wegen der Widersprüchlichkeit der Planungsgegenüber, in dem sich die Idee umgesetzt hat, um in der Gesellschaft überhaupt praktisch zu werden, hat sich das System eine, wie soll man sagen, eine Wahnsinnsbürokratie voneinander immer wieder widersprechenden Planungsziffern aufgemacht, die insofern die eigene Fortsetzung immer schon beinhaltet, weil eine neue Planungsziffer die Konsequenz der Widersprüche der alten komplizieren soll. Aber weil sie ja die Grundidee des Systems gar nicht abschafft, sondern vervollkommnet, kann man sich ja schon mal sicher sein, dass die neue Planziffer die übernächste zu vorprogrammiert. Weil auch die Produkte ausdrücken. Die Erscheinung hat ja Geistigen und Sozialismus nachempfinden, dann sind sie werden soll. Und wir haben oder mit über diese Erleben, indem man also in diesem Stadium der Entartung oder der Generation dieses Systems versucht, den Kapitalismus oder zumindest die oberflächliche Funktionsweise auch oberflächlich zu integrieren, indem man also eine Grenze verabschiedet, dass die Produktion völlig erneuern muss, also die Form der Produktion. Ja. Da gibt es dann die Grenze, also der Betrieb muss mindestens im Jahr 30% seiner Produktion erneuern. Das ist natürlich nicht nur der finanzielle Anführung, insofern als das nicht unbedingt rentabel sein muss, der typische Weltmarkt ist, sondern auch den ursprünglichen Sinn der materiellen Finanzierung, dass man ein Produkt herstellt, das nicht nur einen Brauchwert hat, sondern auch sinnvolles in Bezug auf andere Produkte. Weil man denkt, oberflächlich an einen Markt, den man im Fernsehen sieht, dass man Ideale kauft und man überlegt sich, dass Produkte, die so einen hohen Brauchwert besitzen, dass sie eigentlich über Jahre hinweg durchgehend produziert werden müssen. Und die Stabilität des Systems zu gewährleisten. Also, das Fachschlag, wie man vorhin von Computern und so, ja. Es ist also ganz wichtig, dass man auf Kompatibilität fragen, beispielsweise das System jetzt konstant ist. Und das muss dann ständig verändert werden aufgrund dieser Grenzgefahren. Das geht dann im Grunde natürlich ein zusätzliches Chaos rein, wenn man versucht, jetzt oberflächlich etwas zu definieren, was man schon tiefgründig falsch gemacht hat. Da sind wir jetzt dann alles, was wir extra anreißen. Ist nicht dasselbe, wie den Effekt zu erzielen, den es eigentlich meint. Wenn du sagst, wenn ein Betrieb, weil er Forscher hat und Ingenieure, die was rausgebracht haben, wenn der sagt, wir machen jetzt den Computer neu, wir machen die Schaltungen anders, da sparen wir, sei es Material, sei es Strom beim Betrieb, sei wir erhöhen die Leistungsfähigkeit, steigern die Speicherkapazität, was weiß ich. Das ist ein guter Grund, warum man das Produkt umstellt. Aber wenn man das Produkt umstellen muss, weil wieder ein drittes Jahr verstrichen ist, dann entstehen ganz unweigerlich, dann stellt sich wieder die Frage, wie viel Schnickschnack muss man rumspielen, damit die Planbehörde das als die nötige Produktveränderung akzeptiert. Alles nicht organisiert und nicht organisch. Zum Beispiel gibt es auch noch andere Sachen, das neuere Wesen. Das neuere Wesen ist ohnehin schon, bestenfalls eine Ergänzungsabteilung, die Leute in der Produktion, die Arbeiter sind Verbesserungsvorschläge einzunehmen, gibt es im Westen auch. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass man die einbringt, wenn man eine Idee hat, sondern es gibt ein geplantes neuere Wesen. Und die versprechen im Jahr vorher, dass sie in ihrer Abteilung 5 neuere Vorschläge bringen, die dann prämiert und untersucht. Wenn man dann so weit ist, liegt ja auf der Hand, jetzt müssen neuere Vorschläge her. Ja, wenn man Ideen hatte, dass man sowieso was neu machen will, das ist leicht. Aber wenn man sie bloß haben muss, weil man versprochen hat, dass man sie haben würde, dann ist wieder die Frage, was ist eventuell als Neuerung durch? Der Griff der Bevölkerung, der Verstand der Leute in den Betrieben waren auf falsche Sachen gelenkt. Die sprengen sich für falsches Zeug an. Das ist da gemeint. Und aber das Beispiel mit, es gibt eine Kenntnis für Produktmodernisierung. Genau so ein Beispiel. Ich will noch zwei Sachen rückwärts machen, weil ich vorhin diesen Marx-Druck in Erinnerung gebracht habe. Nicht immer zu nachrechnen. Die vorhandenen Mittel benutzen, das ist die höchste, führt zur höchsten Effektivität der lebendigen Arbeit. Nicht immer zu fragen, ob man sich die vorhandenen Mittel und ihren Einsatz nicht sparen kann. Da fallen mir zwei Sachen dazu ein. Der eine ist, im Osten ist dieses Prinzip nicht unbekannt. Und zwar was die Rüstungsindustrie und was in der DDR die Entwicklung der Mikroelektronik betrifft. Da haben die gesagt, wir wollen den haben, den Chip, der soll her. Da haben sie gesagt, dann müssen die Leute auch die Mittel haben. Und was es kostet, sieht man hinterher. Übrigens im Westen nicht anders. Wenn Siemens ein Chip entwickelt, dann gibt es vier oder 400 oder weiß nicht was Millionen von der Bundesregierung. Und dann entwickeln sie. Und wenn er nicht fertig ist, dann gibt es nochmal was. Und wenn er endlich fertig und konkurrenzfähig ist, dann wird ein Produkt daraus, das sich gut verkauft. Wenn von vornherein die kleinliche Rechnung anfangen wird, dann kommt die ja Produkte raus. Ich würde aber auch der andere Fall den Einsatz in der Transparenz wirken. Ja, eben. Da merkt man übrigens, man merkt so rum. Oder wie das früher auch so. Ja, dass die Entwicklung ein Beschluss ist. Die Nation leistet sich das für die Entwicklung von technischen Möglichkeiten. Und ob die dann genutzt werden oder natürlich leistet sie sich, weil sie will, dass ein Geschäft daraus wird, aber die schließt da Großzügigkeit ein, dass auch mal keins daraus wird. Und wenn er die Großzügigkeit von vornherein vermeiden will, dann ist es doch schon leistet. So, weil ich sage, mit diesem Neuerwesen und was in diesem Reihen funktioniert, aber ich meine, mit dem Team leistet sich das jeder Betrieb bei uns, seine Forschung vorauszuplanen und wahrscheinlich ein künftiges Jahr. Das wäre wahrscheinlich schon ja nicht mehr der Betrieb. Und ich meine, da ist eigentlich auch, weil ich nur von einem Augenblick bei Ihnen, da ist es natürlich nicht zum Beispiel auch, da sind Zahlen auf Zeiträume, aufgelistet von 10 und 15 Jahren. Ja, und dann wird auch nicht bloß angenommen, wir wollen mal vielleicht eine Idee oder so, da werden dann natürlich pro Jahr auch festgelegt, welche Ideen. Und ich meine, dieses Vorwegnehmen ist schon die richtige Idee. Nicht erst auf Zufall, die Erfindung in dem Sinne, wie das mal noch bekannt ist, da ich bringe ein paar Elemente zusammen und dann auf Bums, dann kneifen wird, dann gibt es wieder was Neues. Die sind eigentlich alle für alle Zeiten dabei. Und das ist eigentlich heute auch nicht mehr denkbar. Wenn, denn es sind nur noch Bruchteile, die dann nochmal Erneuerungen ausmachen. Die anderen sind schon ganz festgelegt, eigentlich, was da zum Schluss rauskommt. Ich meine, das ist vielleicht sicherlich die Frage, inwieweit man das nutzbar macht. Ich habe da jetzt noch so einen Bericht gesehen, den haben sie mal gemacht von Mazda. So, sind die Bandarbeiter. 40% die Bandarbeiter von Mazda. Das ist ja interessant, die sind zu 40% Ingenieure und Hochschulingenieure, also Fachschul- und Hochschulingenieure. Und über 60% haben Abschluss, Abitur. Und so bringt jeder Arbeiter pro Monat 8 Neuerungsvorschläge ein. Jeder Arbeiter pro Monat. Und wenn er mit 7 dranbleibt, dann wird in der Gruppe ausdiskutiert, wenn nicht der Einzelne dann so niedergeregelt, aber darüber auszudrücken, warum der Achter gekommen ist. Ja, ich meine, da soll man über diese Absichten, die vielleicht in der Lobart mit Neuer wählen und da Leute einbeziehen, die Arbeiter einbeziehen, sollte man nicht so lächeln. Das ist woanders gar nicht und je und wie. Das ist erstmal. Gegen alles, was du gesagt hast. Der entscheidende Unterschied besteht bei diesen Sachen darin, meine ich, dass die westlichen Beispiele mal dahingestellt, ich möchte absolut sagen, also Gleichgewicht auf Ost oder West oder sonst was. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass es halt Ideen sein müssen. Ideen kannst du nicht verstehen, wo sie sein. Du kannst Ideen noch nicht mal stimulieren. Das muss man haben, damit man auch das rechte Auge dafür haben, dass bei den Erinnerungen dran. Sie haben Ingenieure hingestellt und da ist vielleicht wirklich ein hohes Maß an technischer Bildung und ein gutes Mittel dafür, dass jemand an einer existierenden Maschinerie Beschränkungen, die nicht sein müssten, aushalten. Immer auch da ist es so. Du kannst den 8. Mann bei Mazda oder den Mann, der zum Schluss den 7. Vorschlag bringt und den 8. der fällt ihm nicht ein. Wir können sie unmöglich durch moralischen Druck den 8. Vorschlag bewegen. Und bei Siemens und so, wo du gesagt hast, da wird Forschung langfristig geplant, das ist richtig. Aber zu dieser langfristigen Planung gehört gerade, dass die Leute freigestellt sind und rumtüfteln und dass die Nation jetzt oder die Firma jetzt darauf ankommen wird, was sie rausbringen. Und damit ist ein gewisser längerer Zeitraum, in dem eine gewisse Freiheit herrscht. Und das ist das Gegenteil von, jede Arbeitsstunde eines Tüftlers muss vorher eine Rentabilität gewährleisten. Und die Rüstung sind Technologiefirmen, die leisten sich die Großzügigkeit, dass wenn ihnen ein Durchbruch gelingt an 5 auf 5 oder 8 Feldern, dann lohnen sich die 5 und 8 als ausprobieren. Und dann passt eine große Freiheit für die Leute. Jetzt, damit geht es ja auch an die Großzügigkeit. Ja. So weit, mach zu meinem Beispiel, als der so mit der Freiheit hat. Noch was zweites wollte ich in Erinnerung bringen mit dem ganzen Rechnungswesen. Also unser Grundargument, das war jetzt nicht tausendmal gesagt, die Finanzrechnung leistet gar nicht die Gewährleistung der materiellen Effektivität, die man sich denkt. Wenn die Finanzrechnung negativ ausschlägt, bleibt den Kunden gar nichts anderes übrig, als einen Ingenieur hinzuschicken und ob in dem Betrieb schlecht gearbeitet wird. Oder ob bloß was anderswo gelingt, ist am Schluss wieder ein Ingenieur, die muss auf diese Prüfung. Am Schluss muss ein Ingenieur herausfinden, ob man das hätte besser machen können. Das kann man mit Finanzrechnungen gar nicht abbilden. Gut, jetzt denke ich auch jetzt bloß noch 10 oder so lang den 5. Punkt. Ich kann auch ganz kurz, es kommt, lesen kann ihn ja jeder. Es wird jetzt ganz kurz bloß auf Folgendem raus. Es war der Versuch aufzuzeigen, dass das Grundargument, das so verbreitet ist, der Mensch ist zu blöd für den Plan. Ja, das ist eigentlich das klassische Argument gegen die Planwirtschaft. Der Mensch ist zu egoistisch, der Mensch ist zu kurzsichtig egoistisch für eine Planwirtschaft. Dass die Reihenfolge der Argumente hier den Versuch darstellt, diesen Gedanken zu widerlegen. Es sollte anders, der Beweis sollte sein, ja, wenn schon ein Gewinn verordnet wird, dann ist es nicht irrationell, wenn der Arbeiter sich nicht übermäßig hineinhängt, denn das Resultat ist ja nicht dasselbe wie sein Interesse. Wenn dann zweitens, dieses Interesse, welches gar nicht seines ist, die nahegebracht werden soll durch komplizierte Techniken der Simulierung, da braucht man sich nicht wundern, wenn sich die Arbeiter und die Betriebsleiter, brav und bieder, also treu und von mir aus verantwortlich, an die Stimulationskriterien halten und dabei den gemeinen Gebrauchswert Sinn durchkreuzen. Wenn der Staat dann solche Verhältnisse einrichtet und so ein Verhältnis von Produzenten und Gesamtplan organisiert, dann ist er es, der, ohne dass die Welt vorher nicht von ihm verlangt wird, und ohne dass er Privateigentum existiert, ein privates Verhältnis der Produzenten und der Fabriken zu ihrem gesellschaftlichen Auftrag einrichtet. Dann ist das private Verhältnis ein produziertes und nicht die vorausgesetzte Menschennatur. Dann darf man sich nicht wundern, dass alle Beteiligten natürlich diesen ganz normalen privaten Materialismus entwickeln, mit dem sie sich auf die Produktion richten. Sie machen, was extra bezahlt wird. Und sonst ist ihnen das Produktionsergebnis gleichgültig, das ist ihnen ja auch gesagt worden, dass es sie weiter nichts angeht. Selbst der Rest, also je expliziter die sozialistische Nation sich zur materiellen Stimulierung bekennt, desto mehr bekennt sie sich dazu, dass es auch gar nicht darauf ankommt, dass die Leute das allgemeine Ergebnis sich zu eigen machen. Das heißt aber nicht, dass die Nation damit einfach zufrieden wäre, sondern die Grünen sind den ganz eigentümlich, die haben neben der materiellen Stimulierung und der Einrichtung von stichnormalen Privatinteressen, dabei ist Einrichtung zum Beispiel von oben verordnete Privatinteressen, neben denen haben sie die Erinnerung an das, dass die Planwirtschaft doch als zweckmäßige Organisation der Gemeinschaftsarbeit ist, das haben sie aber als die kompensierende Moral von dem Privatverhältnis. Und die kompensierende Moral ist genauso eine Unwahrheit, wie das Privatverhältnis eine Unvernunft ist. Die Unwahrheit der Gemeinschaftlichkeit, das ist das, was den Wechsler als allererstes auftritt, wenn er nicht hat. Ja, alles zu Ehren des nächsten Verteilers. Da sagt sich der Wechsler, der Materialist, die arbeiten wieder für Blech, für Wattensblech. anstatt die besten Arbeiten der Physik. Tun Sie natürlich damit, sind die Ideologie, die Gemeinschaftsideologie, zum faktischen Abwägen der Aufträge an dieses Privatinteresse mit Lohn und Lohnfonds und Prämie geknüpft. Deswegen ist es schwer, mit Leuten im Osten, die Ostwirtschaft richtig verteidigen, zu diskutieren, weil die haben unsere Argumente immer schon eingereicht. In zweierlei Hinsicht eingereicht. Die eine, die wir weiter betrachten, die heißt, was ihr sagt, ist okay, aber ich erst im Kommunismus. Ja? Wir haben vorläufig noch die historische Formation des Sozialismus, das ist alles andere. Die eine Hälfte und die zweite Hälfte, die versuchen uns als Neoradikale, als welche, die, wie Mao meinte, man könne die Wirtschaft auf Enthusiasmus ausbauen. Nein, da sind sie abgebrüht, das glauben sie nicht mehr. Enthusiasmus, die denken in der Alternative Privatmaterialismus oder nationale Topfertum. Genau wie wir. Sie können auch nicht anders als die Alternative. Sie sagen Privatmaterialismus, wir Kommunisten unter uns, die Kommunisten haben wir schon an, das ist scheiße. Und zeugt nur von der mangelnden Verantwortlichkeit der Menschen. Ja, ich soll gar nicht, dass man die eingerichtet des Verhältnisses. Und die Umkehrung, was wir gerne hätten, gibt es aber leider nicht. Lauter Menschen, die gar nicht wissen wollen, was für sie bei der Produktion rauskommt, und die furchtbar reinnehmen. Ja, das sind dann die Formulierungen, die genauso antimaterialistisch sind. Mit Kommunismus, das ist die feine Völkerstattung, wo Arbeit das erste Lebensbedürfnis ist. Also Arbeit hat gar nicht mehr den Aspekt, ich mache das, weil es was nützt und dann bin ich aber auch unzufrieden, wenn es wieder rum ist. Sondern Arbeit ist, ich will mich verwirklichen in der Arbeit. Arbeit ist mein Lebenszweck. Wo Arbeit doch per se das Gegenteil von Spiel ist, also das Gegenteil von, das macht man uns keiner selbst willen, ja, das macht man doch um etwas willen. Das ist die Idee des Enthusiasmus und Arbeit als erstes Lebensbedürfnis, das ist die Idee, das wäre wünschenswert, wenn die Leute die Arbeit wollen und nicht ihr Ergebnis. Dann wäre das Ergebnis grenzenlos. Aber das haben wir ja leider nicht. Deswegen beruht der Staat auf einer merkwürdigen Form von kleinlichster materieller Stimulierung, also politisch organisierter, politischer Organisation von Privatinteressen und nebenher einem riesen Gehöse von moralischer Verantwortung. Und moralische Verantwortung, dann sollen wir das nicht sagen, das ist nicht dasselbe wie, sich an was beteiligen, was einem nützt. Sondern das ist sich an was an Verantwortung beteiligen und deswegen ist gar nicht mehr wichtig finden, ob es einem nützt. Das ist der Fehler dabei. Und deswegen, man schaut in die Grenzen, das ist ja nicht mehr so, aber das ist vor Erfahrung. Das war immer erlebt. Und wir haben daheim, wir haben es daheim nicht vernünftig. Wir haben daheim immer gesagt, es geht keine aktuelle Kamera ohne eine Selbstverpflichtung durch. Eine Selbstverpflichtung muss unbedingt sein. Das ist ganz was Eigenes, diese Betriebskollektive nehmen eine total moralische Haltung zur stinknormalen Arbeitsteilung an. Jetzt ist der Betrieb so geartet, dass meinetwegen die einen machen Nylonstrümpfe und die anderen machen Brötchen, die drinnen machen Computer. Da kann man sagen, naja, gut, das ist Arbeitsteilung. Nein, die Nylonstrümpfe machen wir im Land und sagen, wir versprechen dem Rest der Gesellschaft, dass wir echt die Nylonstrümpfe, was anders geht mit der Fabrikation, dass wir echt die Nylonstrümpfe, die wir versprochen haben, auch machen. Und es ist uns ein Anliegen und eine Verpflichtung und wir versprechen es der Gesellschaft in die Hand. Und dafür kommt am nächsten Tag natürlich die andere Fabrik und verspricht dem Rest der Gesellschaft hier Verpflichtung. Also ein moralisches Verhältnis zu einer zweckmäßigen Teilung der Arbeit einnehmen, ist sowas Absurdes. Und an der Stelle erzähle ich euch noch was, was mir schon vor 10 Jahren absurd aufgefallen ist. Im Westen gibt es doch die DKP. Die haben genauer Politvorstellungen, wie sie die SED hatte. Und die hat eine Jugendorganisation, die heißt Mitgliedsparlament. Die haben früher auch in der linke Politik gemacht und so weiter. Im Moment weiß ich nicht, dass die Zwischenwürde in den Ausbildungen sind. Jedenfalls, am Jahresende hat der Spartakus-Vorsitzende an seine Spartakus-Mitglieder einen Brief geschrieben und gesagt, Liebe Mitglieder, ich danke euch für eure für euer Engagement und euer Interesse für dieses Jahr. Muss man jetzt nicht mal nicht gelesen, der ist für den verarscht. Ja, ich denke doch, ich wollte da wegen alter Anliegen mitmachen, jetzt danke mir jemand dafür. Dank unterstellt doch, dass ich mich an was beteilige, was nichts, was von mir nichts bringt. Dank unterstellt doch, dass ich mich für was hergegeben habe, was dem anderen ein Anliegen ist. Und genau das Verhältnis nehmen Sie drüben in Ihrer gesamten Arbeitsteilung ein. Die Gesellschaft dankt dem Betrieb, dass er seine Arbeit gemacht hat. Der Betrieb spricht der Gesellschaft, dass er die Arbeit, die er macht, auch macht. Das gleiche moralische Verhältnis ist ein Dokument, das in der vernünftigen Arbeitsteilung liegt. Also das ist ja, sagen wir mal, was hat die Dame, der eine Spott, seine These, oder eigentlich fast keine These, sondern die Ablehnung der These, dass Arbeit in der Wirtschaft sein könnte, die wir haben, bei dem Punkt so angesprochen und jetzt nochmal, der einfache Arbeiter wird sich nur denken, je mehr ich am Dienstwand arbeite, beispielsweise im Dienstwand montiere, desto mehr bin ich schon dem Kommunismus nah, wenn ich das absolute Selbstmord in Deutschland bringe. Also ich glaube, dass das auch noch eine andere Sache hinter, die eigentlich auch ganz wichtig ist und die da nicht immer nicht einfach so interpretieren darf. Man sieht ja auch immer, von der Seite her, dass man die Arbeit von bewusste Entfremdung der Arbeit werden, das ist schlecht. Und insofern die Entfremdung der Arbeit aufzunehmen, das ist eben eine wichtige Sache, das ist eben gerade nicht so gut zu erklären. Eine echte Teil der Wirtschaft und der Produktion durchzusetzen, das wollen die eine Seite. Und die andere Seite ist wirklich eine Entwicklung der Produktivkraft insofern, als dass den Leuten weniger zu arbeiten, sondern auch wissenschaftlicher zu arbeiten. Das kommt dann von mir aus, dass man nicht bei Marx, sondern bei Marx Mitte in dem Satz zum Ausdruck Arbeit muss nicht werden. Einfach, das ist ein bisschen gegensätzlich. Nein, das ist ja nicht erfolgt, okay. Aber dachte, dass es darum geht, die Arbeitsinhalt auch zu ändern. Insofern, dass es den Leuten auch echt ein bisschen gehen kann. Und ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die ein Bedürfnis, erfüllen, sinnvolle Arbeit zu leisten. Ja? Sicherlich nicht einseitig am Fließband, aber sinnvolle. Was nicht heißen soll, dass ich die Möglichkeit führen, jetzt sagen wir mal 9,5 Stunden zu arbeiten oder genau diese oder jene Arbeit zu machen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und da steckt auch was hinter, was man nicht so nur in dieser einen Richtung interpretieren darf, Arbeit und das ist das jetzt einfach eingehen, was ich notwendig ist, dass wir arbeiten. Wenn man sich das ergänzen muss, steht auch bei Marx, dass das Komponieren und viele Mitglieder mit der Fähigkeit auch als Arbeit aufzufassen sei. Und das durchaus nicht nur an Arbeit gedacht. Und die Sache mit Arbeit, das ist ein großes Problem, und es gibt bei Marx mehrere Fassungen. Es gibt eine Fassung, Arbeit ist also Lebensmittel, das glaube ich im kommunistischen Manifest. Jedenfalls im dritten Mann des Kapitals gilt nach meinem Dafürhalten die rationellere Fassung davon. Und die heißt so. Arbeit ist immer eher eine Notwendigkeit. Insofern ist das mal ganz einfach bedenkt, weil sie auf ein Resultat zielt. Das ist ein Unterschied zum Spiel und damit auch zu Aktivitäten der Selbstverwirklichung wie Kunst. Ja, bei Wissenschaft ist es erstmal die Studie auf das Ergebnis. Und insofern ist es, die Feinheit. Jedenfalls, insofern Arbeit als auf ein Resultat den berühmten Stoffwechsel in der Natur verrichten würde. Ist es eine Beschäftigung, die unmittelbar genau nicht wegen dir selber, sondern wegen ihres Resultats gewollt wird. Das macht die Feinheit und Tätigkeit aus. Also in den entsprechenden Stellen im dritten Wander geht es dann weiter mit. Aber diese Notwendigkeit kann man unter den für den Menschen würdigsten Umständen vollziehen und dann kann sie doch auch interessant sein und muss nicht ausreichend sein. Und vor allen Dingen, da mag es in diesem Bereich immer auch, und vor allen Dingen ist es ein bisschen besser. Ich meine, so würde ich es verstehen und auch nicht spotten wollen. Ja. Klar, diese berühmte knechtende Unterordnung, die den Menschen ausreichende Subsumption unter Arbeit, die nur seine Körpertätigkeit leistet, die ist nicht nur zu verkürzen, sondern die ist zu beseitigen. Dann ist Arbeit aber immer noch kein Spiel, sondern immer noch eine Notwendigkeit, der natürlich aber ohne kein Leben zu verlieren, leichten erzielen kann. So möchte ich mehr sagen. Weil ich den letzten Schritt, den möchte ich nicht mitmachen. Arbeit und Bedürfnis gleich vermischen. Also gleich sagen, Arbeit ist nicht ein Umzug, sondern ein Selbstzweck. Das möchte ich nicht mitmachen. Na, sagst du doch, dass viel an sich auch eine Notwendigkeit hat. Und sich auch entwickelt. Genau wie Arbeit. Ne? Die Arbeitsinhalte entwickeln im Laufe der Gesellschaft entwickeln auch die Spielinhalte beispielsweise beim Kind oder beim Elementen. Das hat natürlich auch das Spiel eine ganz komplexe Funktion, die dem Kind wahrscheinlich auch nicht bewusst ist. Ein gutes Programm sollte es noch nicht sein. Aber es hat eine Funktion, die selbst als Mensch zu entwickeln. Also das ist vielleicht nicht so weggebunden, aber ohne das Spiel wird auch nicht laufen, muss man sagen. Um das theoretische Unterscheiden da klar zu machen, nach dem Spiel wieder raus. Nimm den Erwachsenen, der spielt. Da hast du ganz recht. Ich wollte nicht sagen, zweckfrei. Das ist was anderes, wenn ich sage, zweckfrei oder ein Zweck, der nicht selber genug ist. Gerade beim Spielen sind die Leute ungenießbar, die dann den nötigen Reiz fürs Spiel nicht aufbringen. Ja, du musst mal beim Spiel drauf ernst. Du musst sagen, wenn Karten gespielt wird, dann wird nicht geratscht. Dann wird nicht geredet, dann wird Karten gespielt. Also, insofern hast du recht, wenn du sagst, das mit den Spielen ist nicht zweckfrei aufpassen. Nur ein zweites Argument, das Spiel ist für was anderes gut. Beim Kind will ich mir jetzt nicht so streiten, aber also wenn ich spiele, ist es sicher nicht anders. Ich meine, das mit der Funktionalität, das soll man bei so Sachen wie Selbstbild sind, auch wieder lassen. Also wenn es wirklich Spaß macht, dann eine Frage, wenn man es geschafft haben, dann überlegen wir es einzuwenden. Und ich weiß nicht, ob man es dann noch zweiten soll. Wenn es einem ein Bedürfnis dann ist, dann soll das ja nicht sein. Richtig. Bleiben Sie überhaupt gute sozusagen? Aber umgekehrt soll man das, was ist, ein Bedürfnis und das Kriterium der Arbeiter. Soll kein Soll sein, weil dann wäre es wieder so. Gut, Abschluss. Es wäre jetzt brauchbar und wünschenswert, erstens nochmal eventuell näher reinzugehen in diese ökonomische Kosten und neues Gelehrgesetz abzubeziehen. Weiß ich aber noch nicht, ob überhaupt was Neues rauskommt. Ich habe letzte Woche von dem auf ein neues Lehrbuch hingewiesen worden. Ich komme im Moment nicht zu lesen, aber im Laufe der Zeit kann man das machen. Zweite ist, die jetzigen Reformen der Ökonomie sind kostenlos. Also speziell die Gorbatschow-Ideen, die Ideen der Konvertibilität der Währung und die ganze Seite mit der Eingliederung oder mit dem Verhältnis der Ostökonomie zum Weltmarkt. Wären Geschichten, die noch die schon diskussionswürdig wären. Man könnte sich dann überlegen, ob man sich, ob man diesen Arbeitskreis fortsetzt. Ich kann jetzt aber, ich glaube, wir haben was gesagt, gell? Wir schlagen vor, dass man das heute in 14 Tagen, also diese nächsten Themen angeht. Wir sind wieder in der Tür wieder. Ja, ist das so. Selber Zeitpunkt, selber Treffpunkt, so in 14 Tagen. Vorher können wir noch mal darauf hinweisen, dass wir am Mittwoch ein leicht anderes Thema, an dem uns auch sehr gelegen ist, behandeln wollen. Nämlich, was denn der politische Standpunkt der Bundesrepublik Deutschland zu der ganzen DDR-Krise ist, inwiefern wir überhaupt als Auslöser hinter der Krise der DDR steckt, inwiefern die Bundesrepublik Deutschland der Nutznießer davon ist, inwiefern sie ihre Nutznießerschaft mit allerhand offenbar ziemlich unwidersprechlichen Mitteln zu unterbauen in der Lage ist und ob das weltpolitisch gesehen was Schönes oder was unsere Auffassung wäre, was ziemlich Schlechtes ist. Das wollen wir am Mittwoch in der Veranstaltung abhandeln. Und zwar ist die um 18 Uhr glatt, oder? Oder 18:30 Uhr? 18:30 Uhr. An einem anderen Ort, und zwar in dem Mehringhof. Muss jemand noch die genauen Daten dazu sagen? Ich weiß nur Mehringhof. Nein, ich glaube, das ist der U-Bahnhof Mehring, ja, genau. Das ist gleich ein Mehringhof. Etwa drei Wochen angefangen, etwas über drei Wochen angefangen in diesem Arbeitskreis und haben für alle, die neu dazugekommen sind heute, die Gliederung der bisherigen Debatte auch noch dabei gehabt und rumgehen lassen. Das war das, wo die Überschrift gehalten hatte, zur Kritik der politischen Ökonomie des realen Sozialismus oder so. Ich weiß nun nicht, inwieweit die da angesprochenen Fragen alle da wenigstens irgendeiner Art vorläufige Erklärung zugeführt worden sind, sodass man sagen kann, gut, da diskutiert man auf einen gemeinsamen Stand. Hilft aber wahrscheinlich nicht. Es wird so sein, dass wir immer wieder halt darauf zurückkommen, wenn im Laufe der Diskussion eben die an und für sich schon angesprochenen oder schon diskutierten anderen Punkte wieder aufkommen. Was jetzt die Absicht war, war ein zweiter Block, der sollte sich anschließen an die Funktionsweise des realen Sozialismus, wie er klassisch quasi von den Lehrbüchern her existiert hatte. Und jetzt ein Übergang zu der Auflösung des realen Sozialismus, also zu der Zerstörung einer nachkapitalistischen Produktionsweise. Da ist die Behauptung von uns, dass die Behauptung von uns, diese Auflösung der realsozialistischen Produktionsweise nimmt ihren Ausgangspunkt im Willen der Länder des Realsozialismus, den kapitalistischen Weltmarkt für ihre eigene Entwicklung zu benutzen. Das ist die Behauptung, die soll durchgeführt werden. Die Auflösung der realsozialistischen Produktionsweise hat übrigens nicht unbedingt gleich so etwas wie Polen als das Bild, also als das Paradebeispiel für was passiert, wenn sich ein realsozialistisches Land auf den kapitalistischen Weltmarkt einlässt. Die DDR ist auf ihre Weise ein sehr gutes Gegenbeispiel, welches unseren Gedanken gar nicht zerstört, sondern es ist eine andere Behauptung, zu sagen, man kann sehr wohl als realsozialistisches Land den Weltmarkt benutzen. Ja, dann muss man halt so werden wie die, die dort das Sagen haben. Wenn man das weit genug und erfolgreich weiß, ist es nicht unsere Behauptung, dass das nicht gehen könne. Die Behauptung ist nur, die Revolution hat sich ursprünglich von den Sachgesetzen des Kapitals befreit, indem sie die Privateigentum an den Produktionsmitteln abgeschafft und die Unternehmer, die freien Unternehmer, die Kapitalisten mit ihrer Konkurrenz beseitigt hat. Die Sachgesetze des Kapitals haben sich ergeben dadurch, dass der Kapitalist mit seinem Eigentum ein Einkommen erzielen will und damit ja, das tun und tun muss, was der Markt in dem ersten Band des Kapitals als die Gesetze des Kapitals beschreibt. Jedem anderen Eigentümer zwingt jeder Eigentümer, der das tut, diese Gesetze als etwas auf, was der andere auch dann befolgen muss, wenn er womöglich aus persönlicher Humanität oder Schlamperei gar nicht wollte. Das ist das, was wir meinen, wenn wir von Zwangsgesetzen des Kapitals oder Sachgesetzen des Kapitals reden. Über die Konkurrenz zwingt jeder Kapitalist jeden diese Gesetze als einen stummen Zwang auf, der von den Willen dieses anderen Unternehmers ganz und gar unabhängig ist. Damals gibt es so eine Formulierung, bei Strafe des Untergangs muss der Unternehmer die Gesetze des Kapitals exekutieren, sonst verliert er eben sein Eigentum. Sonst wird er enteignet, sonst wird sein Kapital entwertet. Von diesen Zwangsgesetzen hatte sich die sozialistische Revolution befreit. Befreit, indem sie eben die Unternehmer und ihre Konkurrenz abgeschafft hatte und damit die Freiheit zum Planen gewonnen ist. Die Freiheit, nur noch gebunden zu sein, das an die vielleicht auch ein Rückgriff an die Leute, die in der DDR die politische Ökonomie studiert haben oder kennen und wissen, dass der Sozialismus jetzt seinerseits mit lauter Gesetzen, ökonomischen Gesetzen des Sozialismus ausweist. Ich will dagegen setzen, die Freiheit des Planens ist nur begrenzt durch die sachlichen Mittel, die vorhanden sind, den Umfang von verfügbarer Arbeitskraft und auf der anderen Seite ist aber das Wort begrenzt schon ganz falsch, bestimmt durch die Zwecke, die die Gesellschaft hat. Klar. Wenn jetzt jemand sagt, ja, da gibt es auch Gesetze, da kann man auch nicht alles, was man sich so einfallen ließe, ja, in der Sprache der Ökonomen des realen Sozialismus klingt es dann auch so, ja, das wäre Voluntarismus. Herr Khrushchev ist weggeschoben worden, weil er voluntaristisch war in der Wirtschaftspolitik. Und da sagen sie, man kann auch nicht alles, was man sich so, was einem so einfallen könnte. Wenn das ein was Reelles für sich hat, der Gedanke, da kann man auch nicht alles, was man was an die viele, dann heißt es immer, ja, wenn man die Produktionsmittel für Fernseher nicht hat, dann kann man die nicht herstellen. Wenn man die Produktionsmittel für Fernseher nur dadurch herkriegen könnte, aber man sagt mal, am Schulunterricht oder am Brotspaß, dann wäre es offensichtlich ein Unsinn, das zu tun. In dem Sinn, ja, ist die Gesellschaft beschränkt durch die Mittel, über die sie verfügt. Aber in ihrer Planung und in ihrem Rechnen und in ihrer Zielsetzung, die sie durch sonst nichts beschränkt, als den Stand der Produktivkräfte, die Verfügbarkeit von Ressourcen und Arbeit. Alles andere ist Freiheit der Planung. Der reale Sozialismus ist darin eine neuerliche Produktionsweise, dass sie, kaum haben sie die Kapitalisten beteiligt, die Freiheit der Planung etabliert, haben sie die Freiheit der Planung dazu benutzt, ökonomische Gesetze des Sozialismus zu finden und zu erfinden und ihnen zu folgen. Ja, die Gesetze sind dann das Gesetz der stetigen Steigerung der Produktivkraft der Arbeit, das Gesetz des Vorrangs der Akkumulation vor der Konsumption, das Gesetz der proportionalen planmäßigen Entwicklung. Das ist ein ganz merkwürdiges Gesetz, weil der Plan, eine Tätigkeit des Planers, selber noch als ein Gesetz gedacht wird, an das er sich halten muss. Den Plan will doch, der Planmäßige will doch der Planer, das ist doch sein Zweck. Jetzt wird drüben gesagt, nein, das ist nicht sein Zweck, sondern das ist ein Gesetz, an das er sich halten muss und das er manchmal auch verfehlt. In dem Sinn haben die Konstrukteure des realen Sozialismus die Freiheit des Planens gleich benutzt, um wieder neue Gesetze der Wirtschaft zu schaffen, halten. Ich denke, ja, ganz falsche Vorstellung von Planwirtschaft, die da drin steckt, aber andererseits und immerhin furchtbar gefangen, naja, diese Gesetze haben schon Schranken der Produktion errichtet. Darüber ist in den letzten beiden Terminen diskutiert worden. So ganz ist aber die politische Hoheit über das Produzieren damit nicht beteiligt worden und dass man konnte immer, wenn die Gesetze dann mal wieder unerwünschte Wirkungen gezeigt hatten, dann konnte man auch wieder einmal auf die Gesetze schalten und die gebrauchswertmäßige Wirkung der Produktion ernst nehmen und durchführen. Also das Beispiel, das ich schon vor Wochen erzählt hatte, war, da wird Gewinn verordnet und dann werden die Preise verordnet. Und dann rechnet der Betrieb den Gewinn aus oder auch nicht. Und wenn ein Betrieb rote Zahlen macht, dann ist im Realsozialismus der Planer lieber selbstkritisch und sagt, vielleicht haben wir falsch gerechnet, als dass er dem Betrieb sagt, ja, du solltest Gewinn machen und wenn du das nicht tust, hast du dein Existenzrecht verwirkt und wirst zugemacht. Nein, in dem Moment erinnern sich dann die Planer auch wieder daran, dass sie vom Zement vielleicht den Zement wollen und nicht nur den Gewinn. Und um das Zement willen wird dann auf den Gewinn auch wieder verzichtet und quasi die politische Freiheit der Planung quasi verwirklicht, indem man die eigenen Gesetze auch mal in den Wind schlägt. Den Sachzwang der Wirtschaft, also dass ein anderer als der bewusst gewollte und von den Planern beabsichtigte Zweck beim Wirtschaften regiert. Diesen Sachzwang holen sich die Ökonomie des realen Sozialismus über die Benutzung des Weltmarkts wieder ins Land. Außerhalb ihrer Landesgrenzen, außerhalb dessen, wo die wenigstens ein revolutionäre Macht sagen kann, wie sie die Wirtschaft jetzt sehen will, außerhalb der eigenen Landesgrenzen werden die eigenen Produkte und die Preise der Waren, die man kaufen will, ganz anders bestimmt, als dass die Vorstellungen der Preisrechner im realen Sozialismus wären. Das wissen die auch, so ist es nicht. Und sie meinen, sie könnten das Verhältnis ausnutzen. Sie könnten Vorteile für ihre Ökonomie sichern, indem sie das Verhältnis ausnutzen. Es erweist sich aber, und das ist die Gliederung, also das ist der Gliederungsvorschlag der heutigen Diskussion, es erweist sich aber, oder es erweist sich aber, dass der reale Sozialismus, wenn er auf den Weltmarkt losgeht und dort sich bedienen will, theoretisch erstmal ganz grundsätzliche Fehleinschätzungen dessen vornimmt, was, womit er es da zu tun hat. Die Praxis wäre dann der zweite Teil. Zu dem Thema Fehleinschätzungen, Irrtümer, die den Realsozialismus einerseits ganz grundsätzlich kennzeichnen, die andererseits in Bezug auf den Weltmarkt, also wenn man die eigenen Landesgrenzen verlässt, dann auch gefährliche und tödliche Wirkungen mit sich bringt. Der erste grundsätzliche Fehler ist, ich hole da auch nochmal etwas weiter aus, also als Rückgriff auf die schon gelaufene Diskussion. Der erste grundsätzliche Fehler ist, dass sie den Kapitalismus und den kapitalistischen Weltmarkt als auch eine Art Gebrauchswertproduktion auffassen. Eine Art Gebrauchswertproduktion, die allerdings gestört wird, verdorben wird, verfälscht wird, durch die das Profitstreben der Kapitalisten. Aber doch immerhin eine Art der Gebrauchswertproduktion schon. So denken Sie. Gebrauchswertproduktion, die aber verfälscht, gebremst, in ihrer Entwicklung gehemmt und dazu wird durch das Profitstreben, den Eigennutz, den Egoismus der Kapitalisten. Aber doch andererseits immerhin eine Art der Gebrauchswertproduktion. Und da möchte ich mal was sagen zu der Vorstellung, das ist auch eine Art der Gebrauchswertproduktion. Der Fakt ist einerseits unwiderleglich, schließlich werden da ja auch Gebrauchswerte produziert. Es gibt Milch und Fische und Autos und Computer. Unwiderleglich, ja, auch da werden Gebrauchswerte produziert. Falsch ist es aber, und zwar ganz gefährlich falsch ist es zu sagen, auch da geht es um Gebrauchswerte. Also es ist ein Urteil nicht, ob das überhaupt eine Produktion vorkommt. Und in jeder Gesellschaft, wo eine Produktion vorkommt, kommen dann auch Gebrauchswerte raus. Das kann nicht die Frage sein. Es ist die Frage, ob es darum geht. Meine Gegenbehauptung, der Kapitalismus, da geht es nicht um die Gebrauchswerte. Da ist die Bedürftigkeit der Gesellschaft, da ist der Gebrauchswert der Hebel, um Arbeit zu Wert zu machen, welcher monopolisiert wird zu keinem anderen Zweck, als um aus neuer Arbeit immer wieder neu und vermehrt Wert zu machen. Und der Produktion, die ist als solche getrennt von jedem Konsum, also der Zweck der Produktion ist getrennt von jedem Konsum, inklusive des Konsums der Unternehmen. Die Produktionsweise als solche verfolgt einen, von Ricardo mal so ausgedrückt, absurden Zweck, Produktion um der Produktion willen. Oder Akkumulation um der Akkumulation willen. Das sind diese Formulierungen. Es ist das Dogma unserer kapitalistischen Volkswirtschaftslehre, also des Bewusstseins, dass sich die westliche Gesellschaft von ihrer Wirtschaft bildet, welches mit dem ersten Grundsatz anfängt, jede Wirtschaft dient der Güterversorgung. Ja, das ist alles. Kapitalistische Wirtschaft benutzt die Bedürftigkeit der Gesellschaft nach Gütern für die Akkumulation des Kapitals und dient nicht der Güterversorgung. Die Denker des realen Sozialismus, also die offiziellen Theoretiker, fangen den Satz jetzt folgendermaßen ab. Jede Gesellschaft dient der Güterversorgung, auch der Kapitalismus. Aber bei dem wird der gute Zweck der Güterversorgung gestört, behindert, beeinträchtigt durch den Egoismus der Kapitalisten. Die unterschreiben den erstens volksnützlichen Zweck allen Wirtschaften und zweitens Nachteile, die Sie bei Marx gelesen haben und finden. Davon zu unterscheiden und zu sagen, der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsweise, die der Güterversorgung dient, aber die ist gerecht gestört, behindert. Das Systemurteil von Marx machen Sie nicht richtig mit. Das Systemurteil, da geht es nicht um die Gebrauchswelle und die Güterversorgung, sondern Gebrauchswelle und Güterversorgung sind Mittel, Edel, Instrument der Akkumulation des Kapitals. Aber die Akkumulation des Kapitals nicht ein fragwürdiges Mittel der Güterversorgung. Dieser Irrtum nun, den Kapitalismus, Sie haben überhaupt erzählt, eine Theorie, eine Denkweise des einerseits andererseits. Den Kapitalismus einerseits als nützliche Produktionsweise, in vieler Hinsicht sogar als fortschrittliche Produktionsweise aufgefasst. Andererseits, eine Produktionsweise im Sinne von für die Güterversorgung nützlich. Andererseits Nachteile aufzunehmen. Die Denkweise ist es, die jetzt auch ihre Betrachtung des außenwirtschaftlichen Verkehrs bestimmt. Und auch da gilt so, also das Lehrbuch zum Beispiel, was ich hier habe, ist aus dem Jahr 84, also ziemlich neu, von der jetzigen Wirtschaftsministerin verfasst, der Christa Luft. Also wie ist es verfasst? Und da geht der Aufbau zum Beispiel so. Der Aufbau heißt, naja, die moderne Weltwirtschaft, da ist nichts mehr bloß daheim. Außenbeziehungen gibt es immer. Zweitens, die internationale Arbeitsteilung ist groß und umgreift die ganze Welt. Drittens, das hat natürlich Unterschiede. Es gibt eine internationale Arbeitsteilung im Sozialismus und eine internationale Arbeitsteilung im Kapitalismus und mit dem Kapitalismus. Da stelle ich mal die Frage, ja, kann man überhaupt davon reden, dass es innerhalb der kapitalistischen Nationen sowas wie Arbeitsteilung gäbe? Oder ist das nicht auch schon eine idealistische Fiktion bezüglich dessen, was tatsächlich die Gesetze des Weltmarkts sind? Wenn wir uns darauf einigen können, in der Fiktion, wird sich später herausstellen, sich auf die Fiktion einlassen und zu sagen, ach, das ist ja wunderbar, mit denen könnten wir Arbeitsteilung machen. Naja, das hat in sich, das bringt nämlich Konsequenzen. Wenn wir was zum Thema internationale Arbeitsteilung sagen. Arbeitsteilung unterstellt, internationale Arbeitsteilung, vielleicht eine chaotische, ungeplante, anarchische, wie es halt zum Markt so gehört. Wie die Theorie des Realsozialismus immer sagt. Ist die Betrachtung eines ökonomischen Verkehrs vom Standpunkt aus, wie schaut denn da mit der Arbeit aus? Es ist jetzt hier so wie im Inland und auch da ist es ein Missverständnis zu sagen, Kapitalismus ist eine Form der Arbeitsteilung. Arbeitsteilung ist zwar Voraussetzung für den Tausch, also jetzt kann man mal Marx lernen, aber Arbeitsteilung ist nicht das, was exekutiert wird, also die Organisation der Arbeitsteilung ist nicht das, was exekutiert wird, wenn ein Tausch stattfindet. Da ist es umgekehrt. Bei Marx kann man lesen, die Arbeitsteilung ist zwar Voraussetzung des Tausches, der Tausch aber nicht Voraussetzung der Arbeitsteilung. Arbeitsteilung ist Voraussetzung des Tausches, wenn es aber um Tauschen geht, dann nicht mehr um die Ergänzung der Arbeiten, sondern um die Benutzung der Bedürftigkeit des anderen dafür, dass er mir mit meinem Exklusiv, also dass er mir Dienste tut. Das ist ein Erpressungsverhältnis und hat nichts mehr mit Arbeitsteilung zu tun. Von den Subjekten her. Der einzelne Kapitalist teilt sich mit überhaupt niemandem die Arbeit. Er sagt nicht, macht ihr das, ich mach das. Der einzelne Kapitalist verkauft Waren, die er produziert. Die produziert er im Maßstab seines bisher akkumulierten Reichtums. Und weil der wächst, hat der Kapitalist ein klassisches Problem, er braucht auch wachsende Abnehmerzahlen. Der Tausch jenseits der Landesgrenzen hat beim Kapitalisten einen klaren Grund. Der Markt in England ist ihm zu klein. Der will die Arbeit mit niemandem tauschen, sondern er will mehr verkaufen, und zwar immer im Rhythmus seiner Akkumulation. Und deswegen ist der Tausch, den er organisiert, auch gar kein Teilen, sondern ein Verdrängen. Die Akkumulation des einen verhindert die Akkumulation des anderen. Und der Fortschritt der Verkaufbarkeit der Ware des einen Produzenten führt den anderen aus dem Markt. Da teilt sich niemand die Arbeit. Auf die ganze Nation gefasst. Haben die Nationen in überhaupt keiner Weise die Absicht? Also es gibt das Subjekt nicht, für welches der Außenhandel eine Art Arbeitsteilung wäre. Ich sage es nochmal so. Es ist wie wenn ein Mensch vom Markt, kennt ihr den Witz der Soziologie, geht so. Ein Mensch vom Markt kommt hierher, wie erläutert er sich, was ich hier tue? Ja, der Soziologen, der Trick besteht darin, wenn er nicht weiß, worum es geht, was denkt er sich dann? Ja, dann denkt er sich, tut sich aber was Falsches, weil er weiß ja nicht, worum es geht. Das ist die Wahrheit dieses Gedankenexperiments. Ein Mensch vom Mars kommt auf die Erde, sieht die Warenströme, die über die Weltmeere geschippert werden. Sagt er? Schau, die teilen sich die Arbeit. Warum? Weil da Betrachtung von außen ist, die nicht wissen will, worum es dort geht. Sondern sagt, schau, der eine macht das, der andere macht das. Wenn er dann schlau wäre, der Marktmensch, dann würde er ganz verunsichert werden, wenn er nämlich zwischen Japan, Nordamerika und Westeuropa die Warnströme sieht, dann würde er sehen, die fahren die Autos hin und die Autos her. Die fahren die Flaggen wieder hin und her. Er wird überhaupt nicht mehr verstehen, wieso sich die Arbeit dadurch teilen, dass sie alle immer in beide Richtungen fahren. Der Arbeitsteilung ist zutreffend. Vor allen Dingen aber, wenn ich immer auf den Punkt gehe, es gibt den Zweck der Teilung der Arbeit nicht. Die erfolgreichen kapitalistischen Nationen sind dadurch erfolgreich, das ist überhaupt quasi der Begriff ihres Erfolgs, dass es ihnen in ihnen immer wieder gelingt, die erwirtschafteten Überschüsse, die Gewinne, neu anzulegen, sodass der berühmte Verdrängungswettbewerb daheim, dass das, was Krise heißt, ein Kapital sucht Anlage und kann nur Anlage finden, indem ein anderes Kapital aus dem Feld wird. Indem das nicht oder möglichst selten stattfindet. Wodurch findet das nicht oder nur selten statt? Dadurch, dass die Nation ihren Geschäftsleuten immer wieder neue Akkumulationsbedingungen aufmachen kann und damit dem einheimischen Kapital die Akkumulation im eigenen Rhythmus erlaubt. Im eigenen Rhythmus verweisen, wenn ihr akkumuliert habt, dann müsst ihr mehr verkaufen, dann braucht ihr mehr Märkte, die muss man sichern können. Wenn man die sichern kann, geht auch das vermehrte Verkaufen wieder. Dieses führt dazu, dass die erfolgreichen kapitalistischen Nationen sich mit überhaupt niemandem die Arbeit teilen, sondern überhaupt alle selber machen. also bis auf Naturmonopole, die jeder kennt. Ja. Also Kakao kann man in Mitteleuropa handeln. Erdöl kann man aus westdeutschen Boden selten nur gewinnen. Also das ist klar. Naturmonopole nicht. Aber jenseits davon produzieren die erfolgreichen kapitalistischen Nationen sowieso alles und verlassen sich nicht auf eine Arbeitsteilung mit irgendwem sonst. Da überlegt mal, ob das stimmt. Machen wir einmal einen Zusatzgedanken. Und für den Fall, dass sie bei bestimmten Produkten auf das Ausland angewiesen sind, nehmen wir Westeuropa als das uns bekannte Beispiel. Im Flugzeugbau waren die Westeuropäer ewig lang angewiesen auf die Amerikaner, die hatten nach dem Zweiten Weltkrieg das Monopol im Großraumflugzeugbau im Westen, Sowjetunion im Osten. Nehmen wir die Computerindustrie in der jeweils fortgeschrittenen Linie, also den berühmten Megachip. Westeuropa war hinten dran. Was machen diese Staaten? Die sagen nicht, wir teilen uns die Arbeit, die Japaner machen den Megachip, wir machen prima Werkzeugmaschinen. Die Amerikaner machen Flugzeuge, wir machen prima Eisenbahnzüge. Sie sagen, was? Bei den Flugzeugen müssen wir kaufen? Ja, dann ist das kaputt und der Zustand. Die westeuropäischen Staaten haben unglaublich Geld reingesteckt. Ja, was man jetzt dem Günter Miller mit seinem Megachip vorwirft, haben unglaublich Geld reingesteckt, bis der Airbus zustande gekommen ist. Bis ein westeuropäisches Verkehrsflugzeug, Großraumflugzeug zustande gekommen ist, damit man nicht kaufen muss, von wegen Arbeitsteilung. Da merkt man, dass es ein Konkurrenzverhältnis ist, welches auch nach der Seite, welches eine Kampfposition einschließt. Und die Kampfposition heißt, nur wenn man nicht kaufen muss, kauft man billig. Wenn man kaufen muss, kauft man immer schlecht. Nach den beiden Teilen der erfolgreichen kapitalistischen Staaten teilen sich die Arbeit mit überhaupt niemandem. Sie machen alles selbst und verkaufen alles überall hin, und weil das so ist, und wenn sie das können, dann verfügen sie über ein Geld, welches ihren Kapitalisten erlaubt, wirklich ganz frei die Angebote der ganzen Welt zu sichten. Dann lohnt sich auch ein Import, wenn man ihn nicht nötig hat, sondern sich raussuchen kann, wo der beste Preis, also der niedrigste Preis, mit der besten Leistung einhergeht. Andersrum geht die Sache nicht aus. Alle Staaten, die kaufen müssen, sind Verlierer am Weltmarkt und werden dadurch bestraft, dass sie die Fähigkeit zu kaufen auf die Dauer auch verlieren. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass von Arbeitsteilung im Weltmarkt einfach nicht die Rede sein kann. Die Arbeitsteilung führt nämlich dazu, dass zunehmend in den erfolgreichen, wenigen kapitalistischen Spitzenländern die ganze Arbeit gemacht wird und in anderen Nationen und Weltgegenden das Produzieren unterbleibt. Auf dieses Kampfverhältnis sich einlassen und beziehen als mit denen können wir uns die Arbeit noch teilen. Die machen was? Das ist günstig. Muss zu Enttäuschungen führen. Jetzt mal ein bisschen Schluss machen, das war ein gutes Beispiel quasi von der Gliederung her. Und der erste theoretische Fehler, der Punkt A, internationale Arbeitsteilung ist eine harmonisierende Ideologie über den kapitalistischen Weltmarkt. Wer die glaubt und danach handelt, lässt sich etwas ein, von dem er offensichtlich eine falsche Vorstellung hat. klar, dass das nicht in dem Sinne einseitiger Vortrag sein soll. Also wenn Unklarheiten waren, mehrfach habe ich gesehen, dass vom Blick her Zweifel aufkommen, rührt euch und dann reden wir über die Bedenken. Zum Teil sind ja vielleicht Ausdrucksschwierigkeiten, zum Teil sind es verschiedene Standpunkte. Ich habe die Augen so wie wir alle, wenn ich im Vortrag studiert habe. Arbeitsteilung ist doch die Grundlage für Markt genauso wie für Plan. Ja, was war deine erste Fassung? Zweite war Gebrauchswert. Es geht doch letztlich immer um den Gebrauchswert beim Produzieren und Wert ist sowas wie die Widerspiegelung in unseren Köpfen. Ja, was war das? Das dritte war Arbeitsteilung. Es geht doch darum. Ja, Beispiel im RGW, aber dann auch im Weltmaßstab. Ja, so habe ich es verstanden. Ich möchte mal zu den drei Punkten jeweils gesondert reden und immer schauen, ob man sich verstehen kann. Zum Ersten, Arbeitsteilung ist doch die Grundlage von Marx, von Plan, überhaupt halt, wenn die Menschen nicht mehr wie der mittelalterliche Bauer alles selber reden. Ja, das ist so ist es. Nur Grundlage und Grund muss man ordentlich trennen. Ich habe den Eindruck, und den Eindruck habe ich nur von daher, dass du quasi mit deinem Argument wie mit Unverständnis auf das, was ich vorher gesagt habe, reagiert hast. Deswegen habe ich den Verdacht, du trennst Grund und Grundlage nicht sauber. Wenn ich sage Grundlage im Sinn von, nirgendwo kann getauscht werden, wenn ich verschiedene Produktionen zugrunde liege. Ja, es müssen Schuhe und Brot von verschiedenen produziert werden, damit ein Tausch stattfinden kann. Das heißt Grundlage. Es ist die bürgerliche, also Adam Smith und so weiter, Fehldeutung der Sache, wenn Sie sagen, ja, Sie haben die Arbeit geteilt und da wären Sie doch ganz unselig gewesen, wenn Sie dann nicht getauscht hätten. Welche Grenznutzenlehre ist so? Die ist richtig schwachsinnig. Da denken Sie sich, die Arbeit ist fertig, sagen Sie, der Schuster produziert nur Schuhe, der Bäcker produziert nur Brot. Und dann sagen Sie, das erste Brot braucht der Bäcker selber. Das zweite ist schon kaum mehr, aber ab dem dritten sinkt der Nutzen des Brotes für ihn rapide. Schuster auf seine Weise gleich. Und dann tun sie sich doch was Gutes, wenn der Schuster den Schuh und der Bäcker das Brot hergibt, um dem anderen zu geben. Der Fehler des Gedankens ist, die produzieren sowieso nur für den Tausch. Sodass die Idee, es gäbe da überhaupt einen Gebrauchswert, der aber abnimmt zum Produzenten, ist eine schiefe Idee. Es gibt da gar keinen Gebrauchswert. Wenn der Schuster den ganzen Tag Schuhe macht, dann ist es überhaupt nicht so, dass er die abschätzt, was er davon hat, um dann zu sagen, weil ich so wenig davon habe wie bisher. Ja, das ist wie wenn man den Spaß sagt, einer verkauft Kleidung und man sagt, er hat so viel davon, dass er sie verkauft. Der Spaß ist jetzt die Grenznutzenlehre. Und ich will da nur so viel sagen an der Stelle. Grundlage des Tauschens ist selbstverständlich die Arbeitsteilung, aber nicht Grund. Merkt man allein schon daran, dass die Arbeitsteilung eben auch anders als per Tausch existieren kann. Deswegen ist dann der Grund und Zweck des Tausches auch etwas anderes, als eine Arbeitsteilung möglich zu machen. Der Grund wäre dann erst noch rauszufinden. Was ist halt ja der Grund? Es geht um Wert, es geht um Geld. Und beim Geld ist dann auch um die Vermehrung. Also das ist die Trennung, und erstmal meinen, an der hängt sehr viel. Die bürgerlichen Theoretiker im Westen, die sagen Arbeitsteilung, also Tausch. Und an der Stelle ist erstmal der marxistische Gegensatz. Arbeitsteilung ist Grundlage des Tausches, aber keineswegs hinreichender Grund für Tausch. Tatsächlich. Also, ich weiß nicht, ob das die Frage wirklich beantwortet, die Sie vorhin. Ja, damit sie aber schon. Nein, du weißt du was, du machst wirklich provisionalen bürgerlichen bürgerlichen Ökonomie freilich nicht. Die Idee überhaupt, den kapitalistischen Tausch, aus dem der zufällig einen Bernstein gefunden hat, und zwar mehr, als er sich selber am Hals hängen will, abzuleiten, das ist nicht korrekt. Also in dem Sinn hast du übrigens, meine ich, immer gerne recht, vielleicht, was dein Beispiel betrifft. Ja, es gibt in der Praxis die klassischen Bürger, Jäger und Bauer. Der Jäger hat mehr Rehe geschossen, hat mehr Rehe getroffen, als er für sich wollte. Der Bauer hat einen guten Sommer gehabt, es gibt mehr Getreide, als er dachte. Was macht er mit dem Getreide, mit dem er nicht anfangen kann? Er tauscht gegen ein Reh. Wenn, dann muss man hier auch den Gedanken ernst nehmen und sagen, das ist nicht Tausch über Wert, also von Wertgrößen, sondern das ist sogenannter bei manchen Produktentausch. Und bei denen ist es gleichgültig, wie viel man dafür kriegt. Weil man hat ja sowieso übel. Ja, da rechnet keiner nach. Wenn der Jäger sowieso ein Reh zu viel hat, es würde nur vergammeln, und der Bauer sowieso irgendwas zu viel, ja, dann gibt es einen Austausch, aber der ist übrigens vom wechselseitigen sich schenken nicht ordentlich zu unterscheiden. Eine Geschichte, die auch wieder jeder kennt, wenn die Europäer in die kleinen Länder geraten sind, wo die Menschen vom Wert des Geldes noch keine Ahnung hatten, da konnte man die Neger mit Glasperlen beglücken und hat ihr ganzes Gold dafür eingesammelt. Warum? Die hatten das übrig, die Westler hatten, also die Europäer hatten Glasperlen übrig. Da liegt ein Tausch vor, der vom wechselseitigen Geschenken nicht zu unterscheiden ist. Und das ist nur ein anderer Ausdruck für, getauscht wurde dann entlang von Wertgrößen, sondern wirklich, das kriegt er, das ist ein Gebrauchswert, den hätte ich gern. Ja, dann gibt es ja auch was dafür. Ja, insofern ist der ökonomische Tausch, der Tauschgesellschaft, der ergibt sich nicht aus dem zufälligen mehr von etwas haben, als man gerade braucht. Der ergibt sich ganz anders. Das ist zum Argument historisch. Ja, historisch ergibt sich das als, ich habe etwas in der Hand, damit kann ich von dir was kriegen. Ich produziere dafür, dass ich von dir was kriege. Ja, dann habe ich ein Konkurrenzverhältnis gegen den Käufer und dann habe ich selbstverständlich sein Bedürfnis zum Hebel, zu meinem Hebel gemacht, von ihm Dienste zu kriegen. Dann achte ich auch darauf, dass ich mit meiner Produktion den anderen nicht etwa beschenke, sondern möglichst bescheid entziehe. Und dieser muss ich nehmen und dann ja, tauschen ist doch beim Tauschen will doch keiner den Wert realisieren, beim Tauschen will doch jeder so viel kriegen wie geht. Also deswegen will ich immer sagen, das Historische, das ist schon so ein geschichtsphilosophisches Argument, dem ich mich so schnell nicht anschließen will. Selbstverständlich geht Arbeitsteilung auch anders als Vertausch. Übrigens, der Marx führt vor. Und da ist auch das Argument im Anfang nicht vorhanden. Ja, gerade Marx hat seine Argumente mit dem indischen Gemeinwesen und später konnte man noch mit den Inkas und Mayas dazu, die haben auch die Arbeit geteilt, aber deswegen muss man doch noch lange nicht tauschen. Also das Argument, wegen Arbeitsteilung deshalb tauschen, will ich als logisches grundsätzlich ablehnen. Historisch hat in Europa, ja, ist die Arbeitsteilung durch überhaupt von Anfang an als Tausch aufgetreten. Und hat sich auch durch den Tausch vertieft, und wie man das so sagt. Nicht dagegen, nur überhaupt ist das besteht dafür keine Notwendigkeit. Dann zum zweiten Punkt. Du sagst Gebrauchswert, darum geht es doch eigentlich immer in jeder Wirtschaft. Wir stellen letztlich ja welche her, wir konsumieren sie dann ja letztlich auch. Okay, nichts dagegen, bloß die Betrachtungsweise mit dem letztlich, die finde ich bedenklich. Und zwar deswegen, weil du mit dem letztlich immer rauslässt, was gewissermaßen als Schranke vor dem Konsum, aber auch als Bedingung vor die Produktion gesetzt ist. Und da ist die Ausdrucksweise, Das mit dem Wert ist so eine Widerspiegelung in unserem Kopf. Das finde ich entschieden zu machen. Also das finde ich zu, das ist verharmlose Sache. Verharmlose insofern, als es in einer Gesellschaft wie im Westen erstmal da geht es um den Wert. Wenn sich so ein Wert nicht lohnt, dann kommt der Gebrauchswert, den jemand gerne hätte, einfach nicht zustande. Wohnungen im Westen zum Beispiel. Leute, die sie nicht zahlen können, kriegen, da wird einfach nicht dafür gebaut. Nicht nur in der dritten Welt, auch in den hochentwickelten, sogenannten hochentwickelten kapitalistischen Staaten. Insofern, na, da merkt man, ein Bedürfnis Geld wohl. Und insofern ist der Wert, der Wert ist für jeden, der produziert, der Zweck. Aber nicht bloß in seinem Kopf, sondern tatsächlich. Im Osten, meine ich, ist es etwas anders. Weil die haben im Osten was Ungewöhnliches eingerichtet. Sie haben nämlich eine Produktionsweise eingerichtet, in der sie die Wertrechnung zum Mittel der Gebrauchswertversorgung machen wollen. Da ist das, was du mit Widerspiegelung sagst und mit die Wertrechnung ist doch bloß das Mittel, damit das andere zustande kommt. Das trifft über die Selbsteinschätzung und die Absichten der Errichtung des realen Sozialismus wohl zu. Aber auch da ist es nicht quasi bei dem wehrmächtigen Denken geblieben. Sie haben mit der Wertrechnung, mit der Pflicht, meinetwegen, auch so ein hoher Unsinn des realen Sozialismus, mit dem Pflicht, mit der Pflicht, wie heißt es? Ein Unterpunkt der Rechnungsführung ist, dass jeder die eigene Reproduktion leisten muss. Wie heißt das? Jeder Betrieb muss die Selbstreproduktion leisten. Eigenerwirtschaftung der Mittel. Sodass jeder Betrieb nicht nur das Produkt herstellen muss, das gebraucht wird, sondern die Bedingung, dass er es morgen wieder herstellen kann, muss er herstellen. Stimmt überhaupt nicht. Das ist natürlich die Investitionsgüterindustrie, die das Produkt. Gemeint ist es aber auch nicht gebrauchswertmäßig, gemeint ist es wertrechnungsmäßig und damit setzt man vor die Benutzung des produzierten Produktionsmittels eine Schranke. Die Schranke führt übrigens dazu, manche Betriebe können sich die Produktionsmittel nicht kaufen und können morgen noch schlechter produzieren als heute. Also insofern hat auch da drüben, obwohl die Absicht so ist, wie du es ausdrückst, eine Wirklichkeit eingerichtet, in der ich der Wert und die Erfüllung der Wertauflagen, die Bedingung dessen, dass das Produzieren überhaupt weitergeht, verbessert weitergeht und so zu. Auch da ist die Wertrechnung eine Schranke der Gebrauchswertproduktion und vor allem eine Schranke der Zugänglichkeit der Gebrauchswert. Also auch da, meine ich, ist die Vorstellung, es geht letztlich noch um den Gebrauchswert und das andere ist so eine Denkweise. Das finde ich, das trennt Wirklichkeit und Denken in einem falschen Sinn. Nein, die Wertrechnung ist aber in beiden Fällen eine Wirklichkeit der Wirtschaft und nicht ein Gedanke dazu. Deswegen ist dein Ausdruck, letztlich geht es doch, den hätte ich immer lieber als wir würden drüber reden, also du würdest sagen, es sollte doch gehen um den Gebrauchswert, es sollte doch beim Produzieren gehen um die Mittel des Konsums. Es sollte, würde man sofort einleuchten. Bloß das kann man dann nicht als eine Aussage des Seins machen. Man kann nicht sagen, es ist doch so, wenn die Welt gerade so eingerichtet ist, dass es so nicht ist. Es sollte um den Gebrauchswert gehen, aber gerade schon den Gedanken aus. Werde ich kritisch gegen die Einrichtung der Produktionsweise in Ost und West. Und du drückst so aus, wie es gibt auch von Marx, das sind doch alles, also ihr seid doch, du, ich habe doch die Kapitalwende mal gelesen. Es gibt doch von Marx keine Kritik des letztlichen Arguments. Genau, Adam Smith, letztlich löst sich das ganze Kapital in Lohn und Mehrwert auf. Das ist ein letztliches Argument. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der Argument ist, Adam Smith hat bewiesen, letztlich läuft doch alles auf Konsumption raus. Es löst sich alles entweder in die Konsumption der Proleten oder in die Konsumption der Kapitalisten aus. Das sagt dann mal ja mit, letztlich kriegt man alle Unterschiede weg. Tatsächlich löst sich nämlich jedes Produkt des Kapitals erst einmal in C plus V plus M auf. In die Reproduktion des Kapitals selber. Und V ist die Größe für den Lohn. Und M ist die Größe für den Mehrwert. Entschuldigung. So gehen diese Dinge. Also, beim Marx gibt es das Argument über letztlich. Das Argument, dass letztlich, dass es ein falsches Argument ist, das wendet der Marx mal gegen den Adam Smith, wo der sagt, letztlich löst sich doch alles in die Konsumption, sei es der Unternehmer, sei es der Arbeiterschaft aus. Da sagt er, nein, überhaupt nicht. Es kommt nur durch die Abstraktionsleistung, die in dem letztlich steckt, diese Optik. Jetzt habe ich, glaube ich, die drei Punkte besprochen, die ich festgehalten habe. Zu dem dritten, was du auch angeführt hast, wo du ein bisschen auf die Verhältnisse der Arbeitsteilung im RGW zu sprechen gekommen bist. Ne? Auch als Beispiel für Arbeitsteilung überhaupt. Ne? Da wollte ich noch was dazu sagen. Und zwar hast du dich da ein bisschen, finde ich, unentschieden ausgedrückt. Einerseits war dein Beispiel im Omikron, also in dieser östlichen Wirtschaftsgemeinschaft, da haben sie ein Stück weit grenzüberschreitende Arbeitsteilung realisiert. Und das läuft zum Beispiel so ab, dass die Ungarn, die machen für die anderen Ostblock-Nationen die Busse, die Icarus-Busse. Ne? Dazu hast du unterwegs mal den Hinweis fallen gelassen, wenn die Ungarn für den ganzen Ostblock die Busse machen, dann findest du das vom Standpunkt der DDR in dem Fall aus eher ein Nachteil, weil du kannst dir vorstellen, dass die Ungarn dieses Ostblock-Busmonopol ein bisschen für Erpressung gegenüber den Bruder-Nationen einsetzt. Ne? Auf der anderen Seite ist das schon gekündigt, oder? Bevor es keine Vorstellungsrealität. Genau. Ist doch schon passiert. Die Lieferverpflichtungen sind doch gekündigt von den Ungarn. Die liefern doch nicht mehr. Kann der Bus mal. Wir haben den Namen 400.000. Müssen wir bei Icarus bezahlen, obwohl wir Anteile haben von Icarus, und 200.000 hat uns ein Mercedes-Lamp zum Beispiel angegeben. Ja, das Problem dabei ist aber auch, dass sie die Stückzahlen nicht brauchten. Also die Ungarn alleine bringen die Stückzahlen nicht. Die Flächen mit der Straßenbahn bringen die Stückzahlen allein. Das ist ein Grundproblem dabei. Wir schauen mit unserer Lokomotive auf die Stückzahlen, die die anderen brauchten. Das ist auch so ein bisschen, ich denke, das Fehlerproblem daran ist. Deine Äußerungen von vorhin wollte ich direkt nochmal beziehen. Die andere Seite, die du gesagt hast, war nämlich die Umgekehrung. Siehst du zum Beispiel für die DDR mit ihrer relativ kleinen Einwohnerzahl von 16 Millionen, siehst du da einen Nachteil drin, wenn sie nicht in eine funktionierende Arbeitsteilung eingebunden ist und deine Begründung dafür ist, dass man die Eierlöffel für die 16 Millionen DDR-Bürger kann man wegen der fehlenden Masse im Vergleich zu was weiß ich, 50 Millionen oder so, kann man die weniger kostengünstig produzieren, als bei 50 Millionen der Fall wäre. Ne? Pass auf. Jetzt wollte ich dir mal, nahelegen, du musst dich entscheiden zwischen diesen beiden Gesichtspunkten. In Nummer 1 hast du im Unterschied zu deiner Anfangsrede, wo du dir eine Arbeitsteilung vorstellen konntest, als das ist ein nützliches, gebrauchswertmäßiges Austauschverhältnis zwischen welchen, die immer verschiedene Dinge am besten produzieren können. Ne? Dann bist du übergegangen mit dem Ungarn Beispiel zu sagen, aha, noch nicht einmal im RGB, also noch nicht einmal in der bislang, sage ich jetzt mal bewusst, ne, in der bislang existierenden internationalen Arbeitsteilung im Ostblock war Arbeitsteilung eine feste Angelegenheit, sondern auch da sind Formen von gegenseitiger nationaler Erpressung, muss man ja schon sagen, vorgekommen. Offensichtlich ist also auch in diesen Ländern die Arbeitsteilung zwar eine Grundlage, aber offensichtlich, um die Früchte der Arbeitsteilung zu genießen, nicht der Grund der Veranstaltung. Soweit kannst du es mal noch abbuchen unter den Hinweis von Peter. Das ist wirklich der Unterschied, ob beim Wirtschaften Arbeitsteilung vorausgesetzt ist und im Wirtschaften selber Arbeitsteilung noch eine Rolle spielt oder was der Effekt der Wirtschaftsweise ist. Also in dem Falle konnte ich mir vorstellen, dass für eine Nation, die erst dann eine Erpressbarkeit holt, wenn die nicht ihren ganzen Ramsch, die benötigten Gebrauchswerte, für sich selber herstellt. Jetzt deine umgekehrte Sichtweise hier. Die Geschichte mit den Eierlöffeln. Da würde ich als allererstes, würde mir da mal einfallen, wenn du so sagst, 16 Millionen DDR-Bürger, 16 Millionen Eierlöffel. Meinetwegen noch ein paar dazu, weil ein paar gehen kaputt im Laufe der Zeit. Ne? Oder vielleicht wollen nicht alle Eier essen. Brauchen also gar keine Eier. Da würde ich sagen, da hast du aus einer Tugend einen Not gemacht. Und zwar, indem du andere Verhältnisse insgeheim unterstellt hast, als es geht um Arbeitsteilung und Gebrauchswertversorgung. Weil zunächst mal würde ich sagen, dann ist doch zumindest in Hinsicht auf die Versorgung der Menschheit mit benötigten Eierlöffeln die Angelegenheit gegessen, wenn die Menschheit in der DDR oder sonst wo genau die Eierlöffel sich produziert, die die Gesellschaft haben will. Feine Angelegenheit. Da sind wir doch zufrieden, da hat jeder sein Ding. Und die paar, die kaputt gehen, die ersetzen wir auch noch. Ne? Ja. Jetzt sagst du aber dazu, genau genommen ist das ein Nachteil. Jetzt frag ich mal, von welchem Gesichtspunkt aus ist denn diese Zufriedenstellung von Bedürfnissen überhaupt bloß ein Nachteil? Jetzt sagst du, wegen der Kosten. Weil eine viel höhere Anzahl von Eierlöffeln kann günstiger, kostengünstiger hergestellt werden, als eine geringfügige Anzahl von Eierlöffeln. Also wollte ich dich darauf aufmerksam machen, du kriegst überhaupt nur ein Problem mit der allen physisch zufriedenstellenden Sachlage, dass in Bezug auf einen Gebrauchswert die Leute das haben, was sie brauchen. Kriegst du nur deswegen ein Problem, weil du die Gebrauchswertproduktion von vornherein unter den Gesichtspunkt einer wertmäßigen Geldrechnung aufgefasst hast. Nur dann ist es ja ein Problem zu sagen, nicht der zufriedengestellte, nicht das gesättigte Bedürfnis ist das Ausschlaggebende, sondern ich muss mir die Frage vorlegen, wie kriege ich denn eine billige Produktion zustande? Also ich wollte hier die Überlegung mal nahelegen, dass du selber deine ursprüngliche Vorstellung, die ich jetzt so ein bisschen idyllisch auffasse, dass Arbeitsteilung und Gebrauchswerte letztlich der Zweck jeder Wirtschaftsweise wäre. Dass du die mit den jetzt aus der Wirklichkeit genommenen Beispielen bis hin zum realsozialistischen Wirtschaftsbündnis dir selber etwas widersprochen hast und dass der Widerspruch immer nur daher kommt, dass Versorgung, Arbeitsteilung, Gebrauchswerte überhaupt nicht der Zweck der Angelegenheit ist, sondern dass es immer um Wertgesichtspunkte geht, die zur Erpressung herangezogen werden. Eben es nicht so gelaufen ist, dass gesagt wurde, ihr liefert uns, weiß nicht,